Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atompilz in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben sich zartes Alpenglühen zeigt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und Dank an Ulius Jui für die Inspiration. Ja, ich wollte schon sagen, gesponsert vom Europäischen Tourismusbüro. Ja, ich begrüße euch am Welttag der Erdbeeren. Leckere Erdbeeren. Was heißt Erdbeere auf Russisch? Na, einmal bräuchte man den OPEX. Ja, ja. Mit so einer Schale guter, leckerer Erdbeeren, vielleicht könnte man den Putin umstimmen. Meinst du? Leckere Erdbeere. Und ein bisschen Krimsekt, ja, warum nicht? Besser Schlagsahne. Ja, ist ja thematisch passend, aber ich glaube, so düster muss man das Ganze nicht sehen. Ja, das haben wir letzte Woche gesagt über den gesamten Konflikt. So düster muss man das ja nicht sehen. Also ich zumindest, gebe ich ganz offen zu, war eigentlich nicht der Marke. Hab nicht geglaubt, dass der Spinner so weit geht. Ach, das ist militärisch eskaliert, ja. Aber ich meine, zu Atombomben wird das Ganze nicht gehen. Man sieht ja, wie wenig sich andere Länder... Was ist mit Atomgranaten? Ja, das ist was anderes. Ne? Da hat der Macron ja was gesagt. Ja. Oh ja, Proximus Prime. Das ist der Einzige, der darüber geredet hat, von den Regierungschefs. Aber gut. Der Proximus Prime im Chat schlägt Erstschlagsahne zu den Erdbeeren vor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben trotzdem auch ein paar andere Themen, glaube ich. Weiß ich nicht. Na klar, das Verbrechen schläft nie. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ist doch gut. Die Welt dreht sich ja weiter. Es gibt ja auch noch andere Themen. Aber es ist schon klar, die Nachrichtendominanz seit ein paar Tagen hat alles andere von den Nachrichten-Headlines verdrängt. Wir hatten doch irgendwie so eine Krankheit auch. Irgendwas war mit einer Krankheit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. So ein Virus. Ja, wenn die Nachrichten das nicht immer reinpauken, dann, ich weiß es nicht. Aber da gibt es doch immer noch, ja, stimmt. Sport, Wetter, Inzidenz, das war's. Jetzt Sportwetter, Ukraine, Inzidenz. Ja, ja, die guten Nachrichten. Wie Axel Springer zum Beispiel. Ja, dieses hier ist eine Dokumentation, wenn man das denn so möchte, von ZAP mal wieder. ZAP im NDR. Titel des Ganzen: Nemi El Hassan, wie die Antisemitismus-Debatte entgleiste. Und wir erinnern uns ja noch, letzte Woche habe ich euch ja erzählt von dieser Luke Mockridge-Geschichte, die sie da bei ZAP gebracht haben. Und bei Luke Mockridge, da hatten sie ja eine Aktivistin da von Konsequenzen für Luke, die ja quasi sagen konnte, dass das doch, also da haben sie es halt so hingedreht, als wäre das doch gut und richtig, den Mockridge quasi ja als schuldig zu behandeln, auch wenn ihm ja juristisch nichts nachzusagen ist, wenn er da keine Konsequenzen zu befürchten hat, die dann aber trotzdem zu fordern, weil man ja der Meinung ist, dass das ein ganz schlimmer Finger ist. Und diese Woche hat ZAP hier mit dieser Geschichte jetzt mit Nemi El Hassan genau das Gegenteil gemacht. Also es ist echt übel. Ich konnte es gar nicht fassen. Weil dieses Mal ist es natürlich Nemi El Hassan, die ist halt einfach nur ja eine Ärztin, wie sie hier sagen, Wissenschaftsjournalistin, wie sie hier sagen. Und da gab es dann die Antisemitismusdebatte und wir wissen ja nicht, wo das anfängt und aufhört. Und wir können das ja auch nicht klären, ist so irgendwie der Tenor. Und dann gibt es die böse Bild halt eben. Wie wir hier auch sehen, Axel Springer auf Nachfrage weist Bild in Anführungsstrichen den Vorwurf einer Kampagne zurück. Weil man da natürlich drauf eingehen muss. Und sie haben auch den Typen, der diesen Zeitartikel geschrieben hat, wo sie das ja auch den rechten YouTubern und sowas anheften wollten. Sie ist jung, talentiert und sehr intelligent. Das heißt, sie guckt Rick und Morty, nämlich. Wahrscheinlich. Dann haben sie auch dieses Spiegel-Interview hier drin, betonen ja auch nochmal, dass sie da zu weinen anfingen. Das Und betonen sie sie ist auch immer. halt nur ein missverstandenes Opfer, ne, muss man wissen. Ja, genau, hier, die bösen rechten YouTuber. Grüße gehen raus an die Leute, die auch am Sonntagabend aus irgendeinem Grund ihre Show machen. Honey, honey, honey. Ach ja, und Grüße an Mamoni auch, der ist gerade gekommen. Ja, na, ich muss mal eben aufkauen. Wir können nicht feststellen, von wem die Bild den Hinweis hatte. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht Journalisten recherchieren und gucken und sich um Themen kümmern und so? Also Ja. die Journalisten, die echte Journalisten sind, die nicht den ganzen Tag auf ihrem Arsch sitzen und irgendwie ihre Haltung signalisieren. Ja, das ist aber, glaube ich, nur das, was der Herr hier im Bild sagt. Also das ist der Autor von dem Zeitartikel, den wir Ah, damals uns okay. ja auch angeschaut hatten. Der eigentliche Kommentar hier von dem ZAPP-Beitrag ist eigentlich, dass wohl auch dieser Weltjournalist, ich denke mal, das ist dieser Jan Karon oder wie er heißt. Den hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Der folgt mir auch bei Twitter. ein ganz vernünftiger Typ auf jeden Fall. Hallo. Und der konnte ja wohl nachweisen, das sagen sie hier auch, dass er die Sachen schon, also die Sache mit der Teilnahme von der Nevi Elassan bei der Al-Quds-Demo, die sie ja hier auch zeigen und was sie ja auch nicht entkräften können. Ja, nee, das Outing steht da am Pranger oder was, ne? Ja, es geht Sozusagen. halt wortwörtlich nur darüber, ja, Das ist guck dann doch auch noch mal, wer das peinlich, ne? thematisiert, guck doch mal, das sind doch ganz böse Leute, die hier irgendwas vorhaben. Aber wie gesagt, letzte Woche hatten sie die Tante von Konsequenzen für Luke und das war alles vollkommen okay. Und sie hatten die von dem Spiegel und das ist natürlich auch alles vollkommen okay, wenn die dann so sagt, ja, es ist ja nicht unser Anspruch hier irgendwie, was die Juristen irgendwie sagen oder so, sondern wir Journalisten, wir kümmern uns ja um das, was wir halt meinen, so nach dem Motto. Also mit anderen Worten, wir können Kampagnen fahren, wie wir wollen, gegen die Leute, die wir alle nicht leiden können oder wo wir irgendwelche gesamtgesellschaftlichen Probleme irgendwie sehen. Aber wenn die Bild jemanden, der an einer Kurzdemo teilnimmt, das aufs Brot schmiert und was sie ja auch gar nicht thematisieren, sind die ganzen Sachen hier von der Zara Riffler, von Tichys Einblick, die ja auch nochmal diese ganzen Verstrickungen von iSlam und diesen ganzen Leuten da alle nochmal aufgelistet und aufgeblättert hat. Davon ist hier kein Wort. Ja, und da geht es ja um, für die Leute, die es nicht wissen, es geht um Verstrickungen, also um Berührungen mit radikal-islamischen, islamistischen Organisationen. Ne? Also Ja. wer diesen iSlam finanziert hat, Ja, etc. und nicht um pp. Luke Mockridge, der irgendwie seiner Freundin irgendwas gesagt hat, was die irgendwie zu heftig fand oder so 4 Jahre später in ihrem Sex-Podcast. Also, ja, aber da merkt man halt, wen die da halt schützen wollen, wie sie es hindrehen wollen. Und das war ja auch bei der Zara Riffler. Die hatte ja auch dieses interne Papier da irgendwie zugespielt bekommen, wo ja Leute vom WDR ja im Endeffekt gesagt haben, ist uns doch egal, also wir halten einfach an der fest, so kommen wir, was da wolle. Ist uns doch Ich egal, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber auf jeden Fall so, dass sie die halt schützen. Und so ist auch fand der das Tenor von auch, diesem ganzen Ding. ich fand super interessant, dass ungefähr drei Viertel des Berichts ohne die Erwähnung dieser Likes auskamen, die ja eigentlich das Schlimme waren danach. Ja. Als wo Frau Hassan gesagt hat, okay, ich habe alles auf den Tisch gelegt und dann kommt raus, sie hat diese Tweets geliked, die zum Beispiel den Ausbruch von palästinensischen Terroristen aus dem israelischen Gefängnis gefeiert haben und so weiter und so fort. Und das wird hier wie so ein Nebensatz erwähnt. Und einzig der Herr hier, ich weiß nicht, war der vom Zentralrat, nee, der war von der jüdischen Allgemeinen, glaube ich, er hier. Und das war der Einzige, der das wirklich verurteilt hat und der auch gesagt hat, okay, das war's dann. Ja, also mit so einer Äußerung braucht so jemand. Und das wird hier so ein bisschen als Fringe-Meinung stehen gelassen. Alle anderen sagen, ach, die Arme nehmen mir El-Hassan. Und er sagt, ja, nee, also wer sowas liked, dem sollte man eigentlich schon auf die Füße treten. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Beitrag diesem Hinweis von dem Herrn hier folgt. Ja, die haben ja auch noch dieses Hanebüchene, was ich jetzt hier doch mal vorspiele, wie sie dann darauf Ja, eingehen. die unter anderem, also die Terroristen dafür verantwortlich waren, dass ein israelischer heranwachsender junger Mann mit einem Kopfschuss getötet wurde. Sowas liked man nicht. Ist denn ein Like automatisch eine Zustimmung oder kann man automatisch auf die Haltung einer Person schließen, wenn die was entsprechend Nein, geliked hat? nein, das ist Das nur sollte bei man nicht tun. Aber trotzdem Bundeswehrsoldaten der suggeriert es Fall. natürlich, dass das eine Haltung wäre. Einfach dadurch, wie es gestaltet ist. Und das ist eine große Schwierigkeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, wie Personen auf Beiträge reagieren können, ist zum Beispiel bei Twitter, wo ja dann eben dieser Fall sehr stark sich abgespielt hat, interessant, dass es da ja früher die Möglichkeit gab, dass man quasi Tweets einfach favorisierte mit einem Sternchen. Und mittlerweile kann man aber nur noch ein Herz vergeben. Insofern wurde da jetzt zum Das ist Was so soll das bedeuten? Das ist natürlich ein Unterschied. Das ist doch nun wirklich, Also. also, das ist ja wohl die, also, das ist ja wohl die totale Chewbacca-Verteidigung, oder nicht? Ja, Ja, es ist schon. völlig lächerlich. Und dass das eine studierte Person sagt, die auch noch auf dem Gebiet irgendwie halt Kompetenz haben will, da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Sieht Das so aus, als Früher müsste war man es wohl ein sprechen, Stern, oder? heute ist So. es nur noch ein Glauben Sie mir Herz. oder glauben Sie mir nicht? Und Also. außerdem, das war auch überhaupt gar nicht bei Twitter, das war bei Instagram, soweit ich weiß. Oh, das weiß ich nicht. Mit Sicherheit, irgendwelche Fotos halt, ne? Das war doch bei Instagram, glaube ich, wo sie Kann das auch da Twitter geliked hat. gewesen sein, Chris, weil Ja, aber ich glaube, das war Instagram, wenn ich mich da richtig erinnere. Also, es ist, ich na, weiß es es ist ja auch nicht nicht. so Ist ja entscheidend, ne? egal, aber diese Erklärung ist reine Narrativrettung. Oh, Ja. wie kommen wir da jetzt? Oh, guck mal, ich könnte sagen, dass das ja geändert wurde. Oh, gute Idee, lass uns das mal schnell noch filmen. Genau, ja. Ja, aber wie gesagt, mit dem Böhnert, das, und das ist ja auch der NDR. Frau Reschke Panorama ist auch NDR. Ja. Den hat man geköpft daraufhin auf oder fast geköpft für ein Ja, und da Like. haben sie Und die hier ist es. Strobel eingeladen, ne, die Linksextreme, und die durfte dann halt erklären, dass ein Like ja was anderes als ein Follow ist, sondern halt eben total, ja, halt sagt, ich finde das alles prima, was du da sagst und schreibst und so. Und ja, aber jetzt kann man da auf jeden Fall nicht drauf schließen, und früher Wookies wohnen doch nicht auf Endor. Also, das ergibt doch keinen Sinn. Nee. Was ein Glück, ey. Stell dir vor, der Bönert hätte das vor ein paar Jahre früher gemacht, dann wäre er völlig straflos durchgekommen bei der Kracher. Da hätte die Kracher gesagt, ja, das ist ja nur ein Sternchen. Da kann man dem Herrn keinen Strick draus drehen. Und dann wäre die Panoramasendung 10 Minuten früher zu Ende gewesen. Bei dem war es aber auch auf Instagram. Der Head of Social Media, ja, angeblich. Ja, und ich wollte jetzt nochmal wieder so ein bisschen in der Vergangenheit euch zeigen, Zapp, weil die sind ja schon länger so ein bisschen dabei, halt ihr Ding da zu drehen. Wir haben ja auch schon häufig was mit denen gehabt, und ja, immer so Alibi-Sachen, wo da halt Wie du die. hast mit denen was gehabt. Ja, Quellen von denen halt. Und wo sie halt So. ihre Kumpel, ihre Aktivisten, Journalisten da von allem freisprechen. Und zum Beispiel gab es hier, als G20 lief, da haben sie sich ja darüber beschwert, dass Leuten ihre Akkreditierung entzogen wurde. Und, ne, G20, das war dieses Ding, wo Hetzjagden auf Journalisten veranstaltet worden sind, wo man ja alle möglichen Videos gesehen hat, vor allem das von dem Tim Pool ist ja ziemlich bekannt geworden. Es lag zwar natürlich auch daran, dass er mit der Lawrence Sasson da rumgerannt ist bei G20, aber trotzdem, es ist einfach durch nichts zu entschuldigen, da irgendwie irgendwelche Journalisten durch die Stadt zu scheuchen. Und ja, und das war damals bei G20, da haben die hier und das Verbot von links unten in die Media hier irgendwie thematisiert. Und ja, hier ein Vorgeschmack auf den TV-Beitrag über den Fall links unten in Zapp. Und wen verlinken Sie hier? Ist nicht mehr vorhanden. Sören Kohlhuber. Und das ist dieser Herr hier. Also alles, was von diesem Beitrag noch übrig geblieben ist, ist dieses Bild hier, was ich hier habe. Das Video gibt es leider nicht mehr, aber ich weiß noch genau. Das ist nämlich der diese Hetzjagd gegen hier die Sazan und den Tim Pool damals angeleiert hat. Der hat ja deren Bild irgendwie verteilt und gemeint, so, ja, hier, Identitärer, ist hier irgendwie Ach unterwegs so. beim G20, und das war nämlich er hier. Und danach haben sie ihn halt bei Zapp interviewt und die haben ihn in der längeren Version von dem Beitrag, die es damals bei YouTube gab, aber leider nicht mehr vorhanden ist, wenn das irgendwer von euch noch irgendwo hat oder so, würde ich es mir echt gerne nochmal wieder angucken. Aber die haben ihn auf jeden Fall darauf angesprochen und er konnte sich dann da schön rechtfertigen dafür. Und wer ist dieser Mann? Ja, hier links unten in die Media, im Archiv lebt es noch, Sören Kuhnhuber im Interview. Und also er ist einer von den ja, offenen Antifa-Leuten, freien Journalisten, der gute Mann. Darf er über seine Musik vorleben und sonst was sich hier irgendwie auslassen. Allerdings unten in die Media. Sehr neutrale Quelle auf jeden Fall. Und created by Antifa-Kampfausbildung stand über dem Artikel. Alter Schwede. Ja. Wie bist du so linken Aktivismus geraten? Schon ja, und hier Frage. Taucht der gute Mann Herr Kuhlhuber war auch auf, beim Don Alfonso damals. Der hat hier einen längeren Beitrag drüber geschrieben bei G20 und die ganzen Leute, die sich da drüber ausgelassen haben, Extremisten, und das spielt der Kuhlhuber natürlich auch eine Rolle. Also, so ein Typ ist das. Und den holt Zapp sich da irgendwie rein, damit er da irgendwie sagen kann, warum das irgendwie voll Pulpo ist, dass man da links unten verbieten will. Und dass das doch wohl noch gehen soll, irgendwelche Journalisten da irgendwie durch die Stadt zu jagen. Tja, die haben ihre neutralen Zeiten wohl hinter sich. Zapp. Genauso wie der Tagesspiegel, offensichtlich. Ja. Wir haben hier den Herrn Martenstein, ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ne? Der Kolumnist Harald Martenstein hat einen Artikel darüber geschrieben. Es ging darum, um die Corona-Proteste, und er hat halt gesagt, dass die Leute, die sich da Judensterne ankleben, halt dumm sind, aber halt keine Antisemiten. Und das hat gereicht, dass man ihn beim Tagesspiegel dann vor die Wahl gestellt hat, halt praktisch Abbitte zu leisten oder zu gehen. Er hat sich für das Gehen entschieden. Und er in dem Artikel hier in, was ist das jetzt gewesen? Ich weiß es gar nicht. Welt, glaube ich. Rechnet er so ein bisschen mit der Sache ab. Und erzählt halt auch zum Beispiel, dass die Redaktion des Tagesspiegels gesagt hat, er hätte nur drei Sätze irgendwie anfügen müssen an den Artikel, dann wäre alles gut gewesen. Und er sagt halt ganz klar, dieses Angebot ist mir nicht gemacht worden. Er hat halt das Gefühl, dass hier versucht wird, den Tagesspiegel von allem reinzuwaschen und ihn halt als halsstarrigen Unverbesserlichen hinzustellen. Und er sagt selber, er hätte diese drei oder vier Sätze gerne darunter geschrieben, weil dann hätte man das Problem aus der Welt schaffen können. Er hätte sich nochmal richtiger artikulieren können, vielleicht verständlicher artikulieren. Vielleicht wäre dann ein bisschen der Schaum rausgenommen worden aus dieser ganzen Geschichte. Ja, aber jetzt ist es so, wie es ist. Ich möchte aber einen Teil daraus vorlesen. Moment. Ich bin nicht wichtig. Der Tagesspiegel ist nicht wichtig. Wozu also diese Geschichte? Sie handelt von etwas Wichtigem, der Meinungsfreiheit. Manche denken bei Stories wie dieser vielleicht DDR 2.0. Parallelen sind unübersehbar. Aber das trifft es nicht. Nach Nationalismus und Kommunismus wächst eine neue totalitäre Ideologie heran. Ich nenne sie identitär, andere woke. Von Nationalismus hat sie das Stammesdenken. Wir sind besonders wertvoll. Vom Marxismus hat sie die irre Idee geborgt, sie sei keine Meinung, sondern eine Wissenschaft. Sie hat edle Ziele, den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zum Beispiel. Aber sie will die ganze Macht. Sie ist unduldsam, sie kann skrupellos und brutal sein, um Andersdenkende auszuschalten. In den Medien wird sie immer mächtiger. Wer seine Meinung schlicht die Wahrheit nennt, kann von der Meinungsfreiheit anderer natürlich nichts halten. Meinungsfreiheit ist nicht der historische Normalfall, sie ist eine kostbare Ausnahme. Man muss Tag für Tag um sie kämpfen, sonst ist sie schnell weg und das ist nicht gut für die Gesundheit. Man darf keinen Mut brauchen, um frei zu sprechen. Mein Fall ist von Interesse, weil ich eine zwar unwichtige, aber relativ bekannte Figur bin. und weil meine Geschichte zeigt, niemand ist mehr sicher, auch dann nicht, wenn zahlreiche Blechorden in Form von Journalistenpreisen an der Brust baumeln. Das ist eine klare Botschaft an junge Journalisten, niemals einen Satz zu schreiben, mit dem nicht schon mindestens 10 Kollegen durchgekommen sind, ohne unliebsam aufzufallen. Finde ich einen sehr starken Absatz. Weiß ja nicht, wenn irgendeine Zeitung einen guten Kolumnisten sucht, ich würde den Herrn Martenstein empfehlen. Naja, das ist jetzt natürlich schon bei Springer untergekommen, ne? Wo? Wo ist er untergekommen? Bei der Welt arbeitet er jetzt, soweit ich weiß. Ah, okay. Das war jetzt sein Auftakts. Text. Okay, also, ja, super. Hat auch schon hier der eine, wer war es? Ich glaube, der Rainer Zittelmann hatte das gescherzt, dass Springer jetzt sich die ganzen Vertriebenen alle unter Nagel reißt. Schön. Aus dem deutschen Journalismus. Und scheinbar funktioniert das auch einigermaßen. Naja, ich meine, das ist ja nun keine schlechte Taktik, weil man wird auf jeden Fall echte Journalisten bekommen in dem jetzigen Klima. Weil das sind die, die weggemobbt werden, die unbequeme Fragen stellen, die eben nicht nur singen, wie er sagt, was schon 10 Leute vor ihnen gesungen haben, ohne anzuecken. Das kann für Springer oder die Welt nur gut sein. Ja, dieses hier war auch eine ziemlich große Sache diese Woche, von 7:45 hier bei Bild. Die hatten die Dame hier, das ist die Frau Seibold. Katrin, genau. Genau, und die hat hier davon berichtet, von Berichterstattung über erstmal alles dicht machen, das hat sie wohl gemacht. Und bei dem anderen Ding, wie ist das andere Ding nochmal von den Leuten? Alles auf den Tisch. Alles auf den Tisch, genau. Das hat er dann wohl wer anders gemacht, aber da... Oder sie hat auch von berichtet, dass sie da gezwungen wurde, die Journalistin, die das andere gemacht hatte, dann nochmal was nachzudrehen mit so einem Experten, der dann da halt die Meinung vertreten hat, die sie halt haben wollten, nämlich dass das alles total kriminell und furchtbar ist. Und das fand ich schon ganz schön krass auf jeden Fall, weil meine Meinung war ja eigentlich eher noch, dass man diesen Leuten wahrscheinlich nicht groß erzählen muss, und aufdiktieren muss, was sie da irgendwie berichten oder so, sondern dass sich diese ganzen Häuser da halt von vornherein schon diese Leute halt auswählen, die solche Ansichten haben und dann in solche Richtungen halt von sich aus schon diesen ganzen Spin dann irgendwie verteilen. Aber das dann mal so zu hören von jemandem, der es selber erlebt hat, dass da wirklich Leuten gesagt wird, so, nee, diese Leseart von dem Ganzen, die wollen wir hier nicht vertreten. Und deswegen drehen wir da jetzt nochmal was nach, damit das dann auch ja so dargestellt wird, dass das halt die Bösen sind. Also das fand ich schon ziemlich krass, weil also so viel wollte ich den Leuten dann doch noch zugestehen, dass sie halt nicht sowas machen eigentlich, ne? Aber scheinbar tun sie das ja tatsächlich, ne? Also und das, ja, aber anders kann man sich ja fast nicht erklären, dass das, ja, alles das stimmt, im Grund eben ist. Was, ja, aber ich finde es halt schon halbwegs plausibel und auch eigentlich eine, ja, weil wir sehen ja immer wieder, ich meine, was willst du machen? Du hast irgendwas mit Gender-Kram oder sowas studiert, da kann man ja kaum was anderes mitmachen als im Medienzeug. Und mit diesen ganzen Umfragen, die es da schon gegeben hat und so, wie diese Journalisten so politisch ticken, würde man da eigentlich erwarten, dass sie sowieso schon so ähnliche Meinungen haben, dass man da gar keine Steuerung irgendwie weiter vornehmen muss. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also insofern werde ich ja eines Besseren belehrt. Meine Güte, ey. Und das finde ich also wirklich krass. Also ja, ein bisschen ist es schon so, dass was sie da aus den Redaktionssitzungen berichtet hat, dass sie eben ja dann jemand auch nicht mehr getraut hat, sich getraut hat, den Mund aufzumachen. Zum Beispiel, aber eben auch diese echten Fälschungen, von denen sie da berichtet hat, dass sie irgendwo einen Gasmaskenladen finden sollte mit einem Ängstlichen davor oder so. Was ist das denn für ein, das ist richtig gemacht halt, ne? Ja. Also, was mich auch noch sehr... Von Medienmacht durch sein ist das. Was ich super interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass praktisch ihre Kollegen, ihre Woken-Kollegen die Gamergate-Verteidigung angewendet haben und gesagt haben, ja, wie war das, Störgefühle? Sie hätten in den Redaktionssitzungen Störgefühle, wenn Frau Seibold dabei ist. Also praktisch, die macht mich hier unsicher, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ja, und die beschweren sich beim nächsten Mal hinter deinem Rücken über dich und dann irgendwann bist du dann die Kündigung eben, so ist es auch gelaufen. Sie ist nicht gekündigt worden, ihr Vertrag ist nicht verlängert worden. Ja, also sie ist aber seit 18 Jahren da, was hat ihr für Verträge, ne? Wie langfristig sind die denn noch kurzfristig? Nee, ja, aber so. Freie Journalisten halt. Ne? Ja, ja, das ist aber auch. Wir wollen das halt ordentlich berichten. Wenn das nicht dein einziger Auftraggeber ist, dann geht das ja. Ne? Kannst ja freier Mitarbeiter sein und irgendwas. Und insofern ja, aber ja, schon heftig. Und vor allem, das ist ja auch der Titel, den sie da gerade in der Hand hat. Da liest sie quasi darauf vor, aus ihrem Kündigungsschreiben. Und ja, mit Systemkritik auch. Ne? Das war irgendwie die Formulierung, die sie da hatten. Sie hätte irgendwie mit Systemkritik dafür gesorgt, dass die Leute sich nicht sicher fühlen. Sie habe die Redaktionssitzungen für das Äußern von Systemkritik missbraucht, war, glaube ich, der Wortlaut, so ungefähr. Die hat halt eine abweichende Meinung geäußert. Ja, von diesem wird schon so ausgelegt, als wäre sie hier so ein Feind des Sozialismus oder so, so DDR-mäßig halt. Du sagst einfach, ja, aber könnten wir nicht vielleicht auch drüber sprechen, dass irgendwie Leute gegen die Impfung sind und dafür auch Gründe haben? Und alle ziehen nur so die Augenbrauen hoch und rollen mit den Augen so ungefähr. So, jetzt fängt die wieder mit ihrer Systemkritik an. Genau, so ist das Programm aber dann auch. Ne? Noch viel niedrigschwelliger. Also es geht ja schon generell um überhaupt diesen ganzen Maßnahmenkatalog. Ne? Also das ist ja gerade die Sache, also damals, als das alles Dichtmachen rauskam, das war ja, glaube ich, sogar noch vor der Impfkampagne, also wo es ja nur darum ging, ja, dass wir halt irgendwie komplett unser ganzes Land in Dornröschenschlaf versetzen, um irgendwie dieses Virus irgendwie zu bekämpfen. Und das soll dann irgendwie so die einzig wahre Wahrheit sein, oder was? Und ja, und diese, also nach dieser ganzen Geschichte, da kann sich echt keiner mehr darauf berufen, dass dieser Rundfunk dann irgendwie unabhängig oder irgendwas da sein soll, ne? Also ich meine, es mag ja jetzt wiederum sein, dass diese Leute da, die sowas verfügen, ja keine Order von oben haben, sondern dann nur alleine drauf arbeiten. Aber so oder so, ne, wenn das nicht geht, ne, als Journalist in diesem Laden da irgendwie zu sagen, diese Regierungsmeinung, die lehne ich jetzt in einem Kommentar mal komplett ab, weil ich das halt hinter verschlossenen Türen sogar, ne? Dann ja, dann ist es halt Propaganda. Dann ist es kein Journalismus mehr. Dann ist es halt wortwörtlich nur Propaganda. Wenn es nur noch darum geht, hinter verschlossenen Türen. Wenn es nur noch darum geht, die entschiedenen Dinge halt den Leuten dann irgendwie zu verkaufen, das ist wortwörtlich Propaganda. Also tut mir leid, Leute. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist PR, das ist Propaganda, das ist aber nicht kein Journalismus dann mehr. Ja, es ist halt wichtig, was du kritisierst. Wenn du den Kapitalismus kritisierst, dann ist das Systemkritik, die erwünscht ist. Ne? Ja, und jetzt wollte ich ja, viele Sachen stehen vielleicht auch schon vorher fest. Ich hätte das von einem anderen Kollegen, aber auch von einem anderen Sender mal gehört, dass durch die Sachen irgendwie viel für Auftrag gemacht werden. Also da steht eben schon vorher fest, was hinten rauskommen soll, teilweise. Ja, ich erinnere mich auch noch an dieses schöne Ding, was hier der eine Mitarbeiter von Kreimeier von Massengeschmack da gefilmt hatte. Der hatte ja irgendwie beim Aufräumen da irgendwie bei sich an der Nordseeküste irgendwie gefilmt und plötzlich war da so ein NDR-Kameramann, der da irgendwelche Feuerwerksböller irgendwie verteilt hat am Meer, um die dann da irgendwie zu filmen, wie die irgendwie aufgesammelt werden oder so. Und das war dieses Jahr, nachdem irgendwie diese große Umweltdebatte irgendwie losging, dass man dieses Feuerwerk verbieten müsste wegen Umweltproblemen und so. Und da habe ich auch schon gedacht, so ja, okay, dann, wenn wir da keinen Müll haben, dann machen wir uns welchen und drehen das dann so hin, als wäre das irgendwie das größte Müllproblem wegen irgendwelchen Böllern oder so. Und wenn keine da sind, dann legen wir halt welche hin, ja. Auch ganz schön übel. Aber ja, ich meine, gut, von anderen Sachen, von diesen sozialen Dingen, da können sie ja, die können ja immer behaupten, so ja, es ist alles sexistisch und so, Das muss man ja nicht groß belegen mittlerweile bei den Leuten. Das reicht ja schon aus, wenn sie einfach den Leuten unterstellen, sie hätten alle diese Grundannahmen und was weiß ich nicht was. Und guck mal, hier im Computerspiel, da hat eine von diesen Pixel-Nachbildungen vom Frauenkörper hat aus unserer Sicht zu wenig Pixel-Kleidung drüber. Na. Ja. Ja, auf jeden Fall diese Geschichte hier wollte ich nochmal in den Bogen springen, dass es nochmal wieder hier cool war. Ich hatte euch ja schon ein paar Mal erzählt, jetzt im Zusammenhang mit diesem VVN-BDA, den muss ich hier nochmal eingehen, dass ich damals bei dieser Demonstration hier war, wo hier dieser Aufruf vom Netzwerk Recherche ist, wo also die NPD da irgendwie demonstriert hat gegen NDR und gegen ein paar Journalisten von denen. Und es da diese Gegendemonstration war, zu der ich hingegangen bin und wo dann irgendwie nur noch über diese Gemeinnützigkeit von diesem bescheuerten VVN-BDA da irgendwie geredet wurde, die ich damals gar nicht kannte. Das war 2019, wie man hier auch sieht. Und ja, und wo ich mir halt auch so dachte, ja, okay. Und dann ist da ja auch so ein Typ rumgerannt mit so einem hier Sowjetunion Fahne mit Lenin und hier Marx drauf. Einfach so. Und das hat auch keinen gekümmert. Und es war auch von diesen Bundesstaat Braun-Leuten da, die hier bei mir in Hannover irgendwie diese ganzen linken Demonstrationen da immer machen und so ein Zeug und sich darüber aufregen, dass bei anderen Sachen irgendwie bei irgendwelchen Spaziergängen angeblich irgendwelche Nazis dabei wären oder so. Und hier bei dieser Geschichte, hier Aufruf von Netzwerk Recherche, steht natürlich auch wieder der Name Sören Kohlhuber hier unten irgendwo drin. Ach, Herr Amjahid zum Beispiel auch. Dan Palagan, ja, das habe ich nämlich nochmal wieder drauf geguckt, weil ich nur seinen Namen eingegeben habe und irgendwie zapp und da ist dieses hier irgendwie bei aufgetaucht auch. Und das ist so, okay. Aber ja. Aber das ist nämlich auch dieses Ding hier. Fantastische VVN-BDA. Darüber reden die dann da, wenn sie sich darüber beschweren, dass irgendwelche Journalisten angegangen werden. Und da hast du den Kohlhuber da drin, der Hetzjagden, wortwörtliche Hetzjagden auf Journalisten organisiert. Ja, ich finde seinen Namen gerade nicht, aber die Liste ist auf jeden Fall ziemlich lang. Und diese Geschichte hier ist nämlich auch nochmal mit diesem VVN-BDA. Man mag es gar nicht glauben. Ich habe hier ein dickes Buch liegen und das ist dieses hier. Ich glaube, es ist das dickste Buch, was bei mir im Schrank ist. Diese Essay-Sammlung vom Hitchens, die habe ich jetzt die Tage mal zu Ende gekriegt. Und einer von den Sachen, von den Essays, die er da drin hat, ist nämlich hier über diesen Herrn, Viktor Klemperer. Und das war also ein zum Protestantismus konvertierter Jude, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und halt also ein Tagebuch geschrieben hat, was wohl ziemliches Zeitdokument ist, weil da halt eben die Weimarer Zeit, Erster Weltkrieg, und dann halt noch bis in die DDR rein reicht sein Lebenslauf, weil er dann halt in der DDR geblieben ist. Und der Hitchens schreibt also in seinem Buch über den Klemperer, dass der sich erstmal geweigert hat, in diese hier SED-Partei da irgendwie einzutreten. Aber er war in dieser Vorfeldorganisation von der SED und die beschreibt der Hitchens als VVN-BDA. Also das ist dieses Ding, wo der irgendwie Mitglied war und das wohl auch gewusst haben soll, dass das eine Vorfeldorganisation von der SED ist. Da denke ich mir auch schon wieder so geil. Und da steht in so einem Buch drin, ich lese einfach nur dieses Buch von Hitchens und da steht plötzlich im VVN-BDA drin, irgendwelche Geschichten darüber, dass die so mit der SED verbunden waren, dass es quasi eine Vorfeldorganisation von denen war. Gefahren. Und generell auch in diesem Buch, Hitchens hat auch hier die Bettina Röhl gelesen, das ist in einem anderen von den Essay drin, da schreibt er über die Bettina Röhl und über die 68er, und dass halt diese ganzen 68er-Heinis alle ganz wunderbare Nazis abgegeben haben, Hufeisending nämlich. Da fallen dann auch so Namen wie Horst Mahler und so. Und beim Hitchens muss man halt wissen, der war ja auch mal überzeugter Kommunist, sein Bruder ja auch. Und der Hitchens ist ja sogar damals nach Kuba gefahren, hat irgendwie Kaffee im Boden angepflanzt, so im Kommunismus und so ein Zeug. Und war also richtig überzeugt. Aber Der gehört halt auch zu diesen Leuten, die halt eben bei dieser 68er-Geschichte damals halt schon wussten, dass diese ganzen Kulturrevolutionen aus China und dieses ganze Zeug diesen Kram halt eben diskreditieren. Ne? Und er stellt das halt alles als durchaus, ja, das hätte man halt kommen sehen können, dass so Leute wie der Maler und diese ganzen Leute da alle mal eben vom Linksextremen dann zum Rechtsextremen wandeln, und zitiert halt eben die Röhl, und da kann ich auch noch empfehlen, die Raff hat euch lieb. Das Buch gab es zwar damals halt nicht, das ist ja erst vor ein paar Jahren rausgekommen, aber die Bettina Röhl hat ja schon vorher diese ganzen, die hat ja die ganzen Briefe alle gekriegt, weil sie ja die Tochter von Ulrike Meinhof ist. Hat sie ja von den ganzen Anwälten die ganze Korrespondenz und das ganze Zeug bekommen, wo ja dann auch so Sachen dabei sind, wo die Meinhof aus dem Gefängnis raus hier das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft als antifaschistischen Akt bezeichnet hat und solche Geschichten. Und ja, na, also, und da lese ich hier im Hitchens Essay von vor über 10 Jahren irgendwelche Sachen, die hier im deutschen Diskurs von heute irgendwie stattfinden und die hier immer noch keiner kapiert hat. Ne? Also, oder jetzt in diesem, ja, unserem zeitgenössischen Zusammenhang hier verdrängt werden. Ne? Und ich hatte ja auch vor ein paar Wochen schon diesen Rant über den Dahrendorf und dem sein Buch, der ja da eine ähnliche Kerbe geschlagen hat. Und der war ja sogar einer, der mal in der Frankfurter Schule wortwörtlich gearbeitet hat. Und der war ja auch der Meinung, dass die 68er halt keine moralische Grundlage hatten, weil man zu der Zeit halt schon gesehen hat, was aus diesen ganzen Kulturrevolutionen und diesem ganzen Zeug halt eben wird. Ja, aber jetzt haben wir immer noch Fridays for Future und den ganzen Kram, und da denkt halt keiner, dass Ja. es irgendwie auf eine Kulturrevolution hinauslaufen könnte oder so. Nee, Auch für das die ist nur. Organisation zur SED finde ich aber auch ein bisschen griffiger, als was bisher so über die VVN da bekannt wurde. Hast du ein schönes Finding gemacht, sozusagen. Fridays for Future ist doch nur Systemkritik. Das ist doch legitim. Ja. Ja, und generell, also ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass der Tod von Hitchens eigentlich, das war ja 2011, wenn ich mich richtig erinnere, das hat So so, lange schon. danach ist halt dieser Kulturkampf wieder so richtig ausgebrochen eigentlich. Also halt so 2012 kam dann ja auch in der Atheistenszene, wo er ja einer von den Horsemen des neuen Atheismus war, da ist ja dann diese Atheism Plus Geschichte da gewesen, wo halt diese ganzen Progressiven und Feministen und so halt sich in diesen ganzen Atheisten-Korridor da irgendwie reingewanzt hatten und da irgendwie dann meinten, so, ja, hier ist ja alles irgendwie alles männlich und nicht divers genug und diese ganzen Sachen, die wir hier seit Jahren immer wieder hören. Und die haben ja da auch den ganzen Laden versucht zu zweckentfremden und damit im Endeffekt gesprengt. Da ist ja eigentlich nichts mehr von übrig, so richtig. Obwohl das eine Zeit lang war, damals als der Hitchens und die Leute da halt argumentiert haben, ja wirklich so ausgesehen hat, dass in diesen ganzen Diskurs mal richtig Pfeffer irgendwie reinkommt. Aber von der anderen Seite, gut, ist auch nicht mehr viel gelaufen, dieses ganze Thema mit dem Kreationismus an den Schulen und so. Das ist ja dann auch so ein bisschen rausgefisselt, nachdem hier die Präsidentschaft von Herrn Bush sich dem Ende geneigt hat, war da eigentlich auch kein Pfeffer mehr drin. Also so richtig das Feindbild vom bösen Christen, Politiker, Aktivismus, alle Leute irgendwie zum Christentum bekehren mit staatlicher Lenkung irgendwie in Amerika, auch wenn das noch von manchen als Klischee noch weiter aufrechterhalten wird, ist da eigentlich aus meiner Sicht überhaupt gar kein richtiger Drive mehr dahinter. Also auch diese Tante, die da der Trump irgendwie mit bei hatte, die ja auch so eine ziemliche schräge Predigerin war, war ja auch nur so eine Randerscheinung im Endeffekt von diesen vielen schillernden Persönlichkeiten, die da irgendwie der Trump so ein bisschen um sich geschert hat. Aber irgendwelchen politischen Impact jetzt so nachhaltig, das ist aus meiner Sicht halt auch nicht gehabt. Und ich glaube halt wirklich, also ich habe das ja damals ziemlich nah da beobachtet, in dieser ganzen Atheisten-Szene war ich ja auch so ein bisschen unterwegs. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, also Occupy Wall Street war vielleicht nochmal so ein Schlüsselpunkt. Und dann, nachdem der Hitchens weg war, kam es dann in Atheismus, danach Gamergate. Und dann habe ich es halt eben auch gemerkt mit in der Piratenpartei damals mit diesen ganzen progressiven Ideen, Feminismus-Zeug und so. Da gab es ja auch diese Riesendebatte darüber, ob jetzt dieser Antifaschismus toll oder nicht toll ist und so, wo sie da damals bei diesem Europaparteitag-Aufstellung von der Europaliste 2014 ja so eine Antifa-Fahne da in der Halle aufgehängt haben sogar, oder von diesem Anarchosyndikalismus oder wie sich das nennt, da so eine Fahne aufgehängt hatten bei der Piratenpartei damals. Und jetzt hast du es ja bei der FDP auch schon, diese Diskussion darüber, ob nicht der Antifaschismus doch irgendwie das Tollste ist. Zwar jetzt nicht mit diesen Leuten da direkt in der Partei, weil also bei der Piratenpartei gab es halt Antifa-Aktivisten, die da, ich kann mich noch erinnern, bei dem Bundesparteitag damals, 2013, Oktober war das, glaube ich, da war ja der hintere Bereich von der Halle in Bremen damals war komplett voll mit irgendwelchen Leuten mit Antifa-Fahnen, schwarz angezogenen und so. Sowas ist natürlich jetzt bei der FDP nicht, aber dieses Thema von wegen Antifaschismus und was bedeutet das eigentlich, das ist ja jetzt so richtig wieder in den Fokus gerückt. Und ja, nicht erst seit dieser Nancy Faeser-Geschichte, das war ja schon spätestens nach dieser Kemmerich-Sache, dass darüber irgendwie geredet wurde. Ja, also in diesem Buch auf jeden Fall vom Hitchens, diese beiden Sachen waren jetzt auf Deutschland bezogen, aber es gibt noch mehr Sachen. Er schreibt da auch darüber, über Solzhenitsyn schreibt da an der Stelle, und er hat auch einen interessanten Artikel da drin, wo er über die Zeit von Karl Marx als Auslandskorrespondent der New York Times in London schreibt. Also der ist mal irgendwie Auslandskorrespondent für die New York Times gewesen, Karl Marx. Wusste ich auch noch nicht. Okay. Ist da auf jeden Fall auch ein interessanter Artikel drin. Ja, und diese Geschichte hier schließt sich da auch noch an, in diesem ganzen Komplex. Das ist hier vom Neo-Magazin Royal, dieses Ding von Böhmermann, wo er hier über diesen Instagram Sophie Scholl Account da irgendwie spricht. Und das war jetzt irgendwie so ein Projekt von mehreren öffentlichen Rundfunkanstalten, soweit ich das mitbekommen habe. Und da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet, ganz zu Anfang, weil das ja auch noch irgendwie so im Zusammenhang von diesem ganzen hier Jana aus Kassel, genau, die ja damals genau hier bei mir in Hannover auf dem Opernplatz stand. Und ja, genau, in diesem Zusammenhang halt. Und jetzt hat der Böhmermann das hier rausgeholt, und ich bin da darauf aufmerksam geworden, eigentlich über dieses betreute Gucken von dem Holger Kreimeier. Weil der hat das nämlich irgendwie hier abgespielt, diesen ganzen Beitrag, und fand den halt auch relativ schlimm und hat auf jeden Fall dem Böhmermann vorgeworfen, dass er sich hier bei diesem Ding halt nur irgendwie versucht, hier sowas zu konstruieren und sich nur versteift auf irgendwelche Sachen aus diesem Instagram-Account. Also dieser Instagram-Account ja quasi mit so einer Ästhetik von Instagram-Account halt eben historische Gegebenheiten, um diese Weiße Rose und Sophie Scholl und ihren Bruder und so weiter da halt irgendwie aufbereiten wollte. Ja, es ist praktisch so, als wäre Sophie Scholl praktisch der Inhaber von dem Instagram-Account, und das geht dann von ihrer Ankunft in München an der Uni, läuft das praktisch halt in Echtzeit sozusagen, dann in der gleichen Zeit, die Sophie Scholl da auch an der Uni verbracht hat, bis sie festgenommen und hingerichtet wurde, macht sie halt Einträge. Und Böhmermann beschwert sich ja vor allem auch über die Banalität dieser Einträge und dass das irgendwie... Ich verstehe überhaupt nicht, was sein großes Problem mit dem Ding ist. Ich glaube auch wirklich, wie du sagst, er hat irgendwie das Ding gesehen, wollte was drüber machen, und dann hat er auf Biegen und Brechen versucht, alles zu kritisieren irgendwie. Ich fand das richtig komisch. Also ja. Ich sehe den Böhmermann nicht oft. Ich weiß also nicht, ob der halt immer so ein arroganter, blasierter... Ich sag dazu gleich was ich halt glaube, was dahinter steckt. Aber auf jeden Fall... Kreimeier, also ich habe natürlich diesen Instagram-Account jetzt nicht verfolgt, deswegen stütze ich mich da jetzt auf das, was der Holger Kreimeier halt eben gemeint hatte. Und der hat halt eben gesagt, dass also jetzt die Sachen in diesem Account, also es ist halt künstlerische Freiheit natürlich, um diese Geschichte mit diesen Instagram-Mitteln und Instagram, ja, man spielt da ja halt mit diesem wie halt so Instagram-Videos produziert werden und was da so normalerweise thematisiert wird und so, wendet das halt darauf an. Und da gibt es dann halt irgendwelche Szenen, wo die dann da irgendwie Suppe kochen oder so, wo sich der Böhmermann ja auch drüber aufregt. Aber das ist halt im Endeffekt ja halt dieses Stilmittel, um das dann so als Instagram-Account zu machen. Und dieses ganze Fleisch, was da dran ist, das ignoriert er halt komplett, ne? Also die Sachen, die dann halt wirklich irgendwie den Leuten halt Wissen vermitteln, das ist vollkommen egal. Es geht ihm nur darum, wie es präsentiert wird. Und das, was ich halt glaube, was er an mehreren Stellen da auch sagt, was der Krallmeier nicht gemerkt hat, aber mir ist es sofort aufgefallen, an mehreren Stellen in diesem ganzen Ding bringt er nämlich auch dieses Ding so von wegen Verharmlosung. Und mehrmals sagt er halt, ja, Faschismus und Antifaschismus ist ja quasi dasselbe. Und das ist aus meiner Sicht genau das. Das war ja jetzt hier auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Debatte, die wir vor ein paar Wochen hatten. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da ging es ja gerade beim Fleischhauer. Der hatte ja so einen Artikel gemacht, dass die mit Nationalsozialismus und Sozialismus, was das da drin bedeutet. Und wir hatten dieses Ding mit der Frau Dobler, die da rausgeflogen ist beim Express in Österreich, Schweiz. Ich weiß gar nicht. Österreich, glaube ich, ne? Oder Schweiz? Kölner Express? Österreich, Österreich. Nee, das Express mit den 2X. Ja, und ne, da hatten wir ja diese Debatte und ich hatte ja auch diesen unsäglichen Jakobinen-Magazin-Artikel, wo sie aus meiner Sicht eigentlich gut dargelegt haben, warum die Nazis wortwörtlich Sozialisten waren. Weil sie haben ja da quasi argumentiert, dass das ja keine Sozialisten gewesen sein können, weil sie ja irgendwelche Arbeiter zu irgendwas zwingen wollten und hier keine Gewerkschaften zugelassen haben. Und ja, aber tut mir furchtbar leid, das ist ja in diesen ganzen kommunistischen Diktaturen, da hat das auch niemanden interessiert, was da irgendwelche Arbeiter irgendwie wollen. Da wird auch nur das gemacht, was der große Führer irgendwie will. Und wenn das also der Maßstab sein soll, warum da jetzt der große Unterschied ist, dann habt ihr es leider nicht richtig verstanden. Ist euer Geschichtsbewusstsein leider nicht vorhanden. Und das ist hier, glaube ich, auch der Fall beim Böhmermann. Also der wollte das halt so hindrehen, dass ja mal wieder diese dummen Deutschen ja nichts gelernt haben, aber sich irgendwie gerne sehen wollen als irgendwie eine Sophie Scholl, die ihr das ja alles ganz anders gemacht hätte. Und parallel hast du dann halt den Böhmermann und seine ganzen komischen Kumpels, die sich halt auch alle selber natürlich so sehen, als wären sie die Aufrechten gewesen damals, die alles ganz anders gemacht hätten. Und jetzt auch die sind, die immer auf der Seite von den guten Leuten halt eben sind. Und parallel aber natürlich alles abfeiern, was irgendwie an autoritären Ideen irgendwie aus dem Staat rauskommt, wenn das von irgendwelchen Leuten vertreten wird, die sie halt eben für vernünftig halten und auch ihren ganzen Katalog an Sachen haben, wozu man die Leute einfach mal zwingen müsste, damit irgendwie die Utopie erreicht wird und das und endlich die unsere Feinde, irgendwie Feinde von der Utopie, irgendwie allen das Handwerk gelegt wird, den bösen Patriarchen und diesen ganzen Rechtsextremen, die es ja angeblich gibt und was weiß ich nicht, was alles, ne? Und das ist, glaube ich, ja, das, worauf es hinausläuft, weil er hat das an mehreren Stellen, mindestens zwei Stellen, sagt er das halt eben so von wegen, ja, hier und da alles eine Suppe, alles in einen Topf kippen, so nach dem Motto, und Faschismus und Antifaschismus, alles das Gleiche und so weiter und so fort. Und seine Kritik ist halt eben, dass er das ja natürlich ganz anders sieht, ne? Also da gibt es halt den Faschismus und das ist halt eben dieses ganze schlimme Ding und alles ist nur furchtbar. Und das war halt so die moralisch schlechte Sache. Und er lehnt das dann halt auch natürlich ab, dass jetzt irgendwie in so einer Zeit und in den Sachen, die Sophie Scholl erlebt hat und so irgendwelcher Alltag irgendwie drin gewesen sein, sodass die Leute da auch irgendwie sich geliebt haben und mal eine Suppe gekocht haben oder so. Das ist natürlich verkehrt, weil das war ja damals halt nur das Allerschlimmste, was jemals in der Welt passiert ist, ne? Und diese ganzen anderen Sachen, die in anderen hier wunderbaren Diktaturen, wo diese antifaschistischen Utopien gelebt worden sind und wo man sich Antifaschismus auf die Kette geschoben hat, na, die waren natürlich ganz anders im Gehirn von einem Böhmermann. Die waren natürlich moralisch nicht verwerflich oder so. Und ja, irgendwelche Scheiße darüber, dass sich alle irgendwie als Widerstandskämpfer sehen, obwohl das natürlich genau das ist, was so ein Böhmermann auch macht. Und diese ganzen Leute, die sehen sich auch alle als die großen Widerstandskämpfer. Und deswegen nennen sie sich ja auch Antifaschisten und deswegen holen sie sich ja auch allen drauf runter, da irgendwie Mitglied zu sein in solchen Organisationen, wo Antifaschismus draufsteht. Ist da vollkommen egal, wie kommunistisch und DDR die sind. Und dass die halt auch die ganze Zeit meinen, sie müssen irgendwie Krieg führen gegen alle Welt und die Freiheit von allen Leuten ablehnen, weil das dann nur in Faschismus führt und solche super tollen Ideen, super schlauen Ideen verharmlosen von Diktaturen, weil das ja antifaschistisch ist. Und das ist dann halt gegen das einzig moralisch verwerfliche System, was es je gegeben hat auf dieser Welt, Nationalsozialismus, der natürlich kein Nationalsozialismus war. Deswegen nennen wir lieber Faschismus, ne, weil in dem anderen Ding steckt ja das Wort Sozialismus drin und das ist ja eine gute Sache, das führt uns ja in die wunderbare Utopie und das ist dann hier halt unser Böhmermann, das Problem mit deutscher Erinnerungskultur. Nee, Herr Böhmermann, das Problem mit deutscher Erinnerungskultur ist, dass man sich hier nur an politisch korrekt nur an die Nazizeit erinnern kann und an nichts anderes und dass alles, was irgendwie sich mal gestriffen hat mit der Nazizeit und irgendwas, was irgendwie mal ein Feind von Adolf Hitler war oder so, direkt natürlich das genaue Gegenteil dann sein muss und dementsprechend natürlich das Allerbeste sein muss, wenn das das Allerschlimmste ist. Das ist das Problem der deutschen Erinnerungskultur, dass man diese bescheuerte, falsche Dichotomie da irgendwie aufgebaut hat. Das ist das Problem mit deutscher Erinnerungskultur und nicht irgendwie dazu suggerieren, dass es während der Nazizeit auch mal normale Momente zwischen irgendwelchen Menschen gab. Weil die hat es auf jeden Fall gegeben und das ist nicht irgendwie... Ja, nee, nee. Ist ja diese eine Szene, wo Sophie im Bett liegt und hört, wie ihr Bruder und seine Freundin im Nebenzimmer oder irgendwie so gerade zu Gange sind. Und da regt er sich ja auch ganz schrecklich drüber auf. Was glaubst du, Jan, dass die Leute das während dem Krieg nicht gemacht haben oder im Dritten Reich nicht gemacht haben oder was? Das Poppen war damals nicht so in oder was? Es ist so... Als wenn er, ich meine, guckt er auch einen Film und dann isst der Schauspieler was und dann sagt er, was, das interessiert mich nicht, Essen, ich will jetzt Action haben oder was. Er versteht irgendwie Dramaturgie oder Konzept oder so, das ist ihm alles fremd. Das natürlich, um eine Nähe aufzubauen, wenn Sophie jetzt nur politische Aussagen machen würde auf Instagram, würdest du eben nicht diesen Effekt haben, dass sich das mit Instagram zu einer Geschichte verbindet, dass du halt so eine Art Influencer hast. Und halt mit damit spielst, mit dieser modernen Geschichte, aber auch mit der ernsthaften historischen Geschichte und dass man daraus praktisch eine Einheit baut und dann sind auch so Sachen nötig, wie diese Szene, wo sie halt im Bett liegt und die anderen poppen hört. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich oder dass gerade er, der Mann mit dem Ziegenficker, dass gerade er sich dann aufregt irgendwie, dass halt Dinge banalisiert werden, das ist fast schon grotesk. Ich frage mich auch übrigens, wo das Bärenficker-Gedicht bleibt. Hast du Muffe, Herr Böhmermann? Oder hast du dir die Finger verbrannt am Erdogan und traust dich an Putin gar nicht ran? Böhmermann, ey. Das war von Price, glaube ich. Ja, das war eigentlich nur als komödiantische Ausklingen gegeben. Aber es ist halt eine Verschwörungstheorie, die seit einigen Wochen kursiert, dass die Queen gestorben ist. Und weil sich die Nachrichtenlage aus dem britischen Königshaus ja in den letzten Wochen auch überschlagen hat, mit Prinz Andrew beispielsweise, dem ganzen Themenkomplex. ja, das ist einfach nur eine lustige Randstory gewesen, um das Ganze ein bisschen auszulockern, weil allgemein ja Stimmung gerade so ein bisschen Depri ist, wegen der ganzen Ukraine-Angelegenheit. Einfach nur eine lustige Randstory. Im Endeffekt wird hier gesagt, dass die Queen quasi schon gestorben ist, aber dass zu viele Sachen noch nicht in place sind. Da gibt es ja so ein Protokoll, das heißt irgendwie Tower Falling, Operation Tower oder London Tower Fallen, irgendwie sowas. Und da müsste, die Queen hat halt mehrere Body-Doubles und die würden jetzt halt quasi sie vertreten und damit es nicht so auffällt, hat sie jetzt halt noch Corona und so weiter und so fort. Eine lustige Verschwörungstheorie. Einfach nur. Ja, Mann, was heißt denn Verschwörungstheorie? Hast du dir das Cover von der Abbey Road angeguckt? Da ist die Queen barfuß, ja? Und Prinz Charles geht in weiß. Das ist die östliche Farbe für Trauer. Vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, also die Person, die das Ganze in die Welt setzt, ist jetzt nicht die absolute Verschwörungstheorie-Person, ist an sich einfach ein Klatschreporter, aber jetzt nicht mit einer Historie, dass er sich irgendwelche Stories ausgedacht hat. Und der steht einfach steinhart dazu, nachdem sich schon Leute wohl aus seinem eigenen Medienumfeld davon distanziert haben, aus der Medienorganisation. Hollywood Unlocked steht er weiterhin dazu und sagt, nein, das ist so und ihr werdet alle sehen, ich habe am Ende recht. Mal gucken. Erinnert mich an so eine Klage, die von der sie mir berichtet haben vor einer Weile, vor ein paar Jahren, in der es darum ging, dass der Papst irgendwie, der George W., die Queen und die, weiß ich, noch so ein paar Größen, irgendwelche Könige und so weiter, alles, dass die alle angezeigt würden wegen Kinderfresserei oder sowas. Mhm. Und dann noch vor so einem, ja, so ungefähr, und dann noch vor so einem Gerichtshof, den, ja, wenn du den gegoogelt hast, diese Beschreibung, dann war da eben nichts, ne? Das war angeblich so ein von irgendwelchen Bürgern gegründeter Gerichtshof oder so. Nee, was ich hier noch Wahnsinn, ganz lustig fand, was du jetzt gerade nicht gesagt hast, Price, aber ich hatte das im Anleser gesehen, dass irgendwie das wohl publiziert wurde, dass die Queen gestorben sei, und dieses Pressemedium hat sich dann damit rausgeredet, dass da angeblich ein Praktikant einen Entwurfsartikel aus Versehen publiziert haben soll. Also die hatten genau, ja, also ich geschrieben, die gedacht, Queen ist gestorben. Leute aus einer eigenen Medienorganisation sich davon distanziert haben, das meinte ich damit. Also es gab einen. Deswegen habe ich das ja jetzt hier auch quasi bei dem Journalismuszeug noch so als kleinen lustigen, nicht ganz so schlimmen Abschluss mit aufgenommen. Weil ja, das ist ja auch eine lustige journalistische Angelegenheit. Dieses, also wie gesagt, dieses Ding, dass natürlich diese ganzen Nachrufe alle schon vorproduziert werden für alle möglichen Leute, das ist ja auch wirklich so ein Ding. Ne? Also, dass alle möglichen Nachrufe für berühmte Leute halt bei den großen Medienhäusern schon in der Schublade liegen, für den Fall, dass die dann mal irgendwann versterben, vor allen Dingen, wenn es ältere Leute sind. Das ist ja klar. Ja, die werden immer geupdatet, wenn es mal was Neues gibt, aber ansonsten liegen die schon bereit in der Schublade. Das ist richtig. Ich dachte erst, das sei ein Pigeon-Englisch-Artikel. Wim the Queen died and Wim the source is Jason Lee. Ja, das ist ein Tweet gewesen irgendwie. Egal. und gefährliche Propaganda war das nicht unbedingt. Das war eher lustige Propaganda. Aber jetzt geht's hier weiter mit Julian Reichelt. Wir bleiben beim Journalismus, und zwar der Reichelt hat hier nochmals ausgegraben, nämlich so ein Artikel, also wir kommen jetzt auch zur Ukraine so langsam, aber hier, das war halt eben ein Artikel vom Spiegel, wo sie hier ein Netzwerk um NATO-Oberbefehlshaber Philipp Beredlov versuchte, mit zweifelhaften Informationen Waffenlieferungen in die Ukraine durchzusetzen. Und ja, das sagt Herr Reichelt, auch diese Geschichte des Der Spiegel ist eine Koproduktion mit russischen Geheimdiensten und historisch diskreditiert. Der Spiegel hat massiv zu Putins Anti-Ukraine, Anti-NATO-Propaganda beigetragen, wie russische Dienste als Quelle genutzt wurden, ist schlimmer als Relotius. Und in diesem Fall ist das hier halt, was er jetzt sagt, und jetzt hat er hier dieses Jahr hat er auch noch retweetet gehabt, und das ist der Thomas Ritt, der Autor von dem hervorragenden Buch Active Measures, was ihr hoffentlich alle schon gelesen habt, weil es, glaube ich, schon seit 3 Jahren oder so euch immer wieder empfehlen. Aber das ist ja eigentlich jetzt so, würde ich sagen, das Standardwerk über Desinformationskampagnen im Kalten Krieg. Und der Herr Ritt ist ja auch ein Deutscher, der allerdings in Amerika lebt und arbeitet. Und auch das Buch ist, glaube ich, bisher nur auf Englisch erschienen, das Active Measures Buch. Aber da geht es auch größtenteils um Deutschland und um die Desinformationskampagne im Kalten Krieg von beiden Seiten. Also da sind auch Geschichten drin über die, was die CIA so gemacht hat im Kalten Krieg mit dem Atlas Verlag in Berlin und der lustigen Geschichte über das Schlagzeugmagazin, über Jazzmusik, was sie da herausgegeben haben. Also will ich mal nicht spoilern, aber es ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, das Buch Active Measures, und dann wisst ihr auf jeden Fall auch ganz gut Bescheid über die Verschwörungspraxis im Kalten Krieg mit Desinformationskampagnen, und dann könnt ihr auch vieles, was heutzutage da so an Quatsch erzählt wird, ganz schnell mal damit gegenprüfen. Und hier geht es um APT-28HK, auch bekannt als Fancy Bear, und auf die hat sich der Spiegel auch schon berufen, und das ist halt eine Kreml-Organisation, also die gehören da irgendwie zum Geheimdienst von Russland. Ist ja nicht mehr KGB, sondern GPU oder irgendwie so. Schon wieder vergessen. GRU würde ich jetzt sagen, aber ja. Ja, kann sein. Irgendwas mit G auf jeden Fall. Und ja, die haben halt irgendwelche E-Mails über irgendwelche Diplomaten da an den Spiegel gegeben und der hat das dann halt fein direkt dann rausgehauen. Und das machen die häufiger. Also Spiegel hat sich ja auch in der Vergangenheit überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Da sind wir sowohl in dem Buch von der Bettina Röhl, die Raffert euch lieb, was ihr auch unbedingt lesen müsst, habe ich ja heute schon mal empfohlen, aber da gibt es ja auch die Storys aus der 68er-Zeit, wo sie da den Russland-Kram immer gerne aufgenommen haben. Also jetzt von Sowjets natürlich damals und da einen kleinen Krieg mit Springer geführt haben, was heute halt irgendwelche Zaps machen oder so. Da hat sich auch nichts geändert. Und ja, genau, und also damals waren die schon die Schlimmsten und da muss ich mal wieder dran denken, wenn es sich irgendwie drüber aufgeregt wird, über Desinformationskampagnen und dass man da noch einen Riegel vorschieben muss und dass man irgendwelche Telegrams da irgendwie verbieten muss oder so, denke ich mir, naja, das Erste, was man dann halt machen sollte, wenn man da jetzt die schlimmsten Verbreiter irgendwie wegkriegen muss, muss man wohl mal den Spiegel verbieten. Und dann sollte den Leuten auch klar werden, dass das halt eben vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, da einfach irgendwelche Sachen, die da in der Vergangenheit halt scheiße gebaut haben, dann einfach mal zu verbieten, weil man einfach sagt, das ist halt hier Propagandaorganisation oder so. Und diese Geschichte hier vom Herrn Reichelt fand ich auch nicht angemessen. Er hat sich hier drüber beschwert, dass der Gerhard Schröder irgendwie eine Kolumne bei T-Online hat. Und T-Online, lustigerweise, also jetzt das Nachrichtenportal T-Online gehört ja zum Ströer, also zu den Leuten, die irgendwie in diversen Großstädten diese Plakatwände vermieten. Und also jetzt nicht direkt zu Telekom, sondern dieses, ja, die Webseite T-Online ist halt Nachrichtenseite und die gehört irgendwie zum Ströer. Und die sind auch relativ progressiv unterwegs im Matthieu Online und die haben halt dem Schröder da eine Kolumne gegeben und ja, also und der Reichelt schreibt halt, gibt es Klartext vom Altkanzler, so hieß die wohl die Kolumne eigentlich noch, und wie konnte es nur dazu kommen, dass man bei Matthieu Online stolz Schröders Despotenpropaganda verbreitet hat. Die deutsche Putin-Blindheit ist auch eine Blindheit der Medien. Ja, und da würde ich dann lieber nicht mit Steinen werfen, weil also das finde ich halt verkehrt so. Ne? Also so ein Schröder, dem, aus meiner Sicht kann man den schon seinen Meinungsartikel da irgendwie publizieren lassen. Also warum nicht? Ne? Also ich meine, gerade beim Schröder, also es weiß doch nun wirklich jeder über diese, also da braucht man ja noch nicht mal einen Disclaimer dran machen, dass der irgendwie für Putin, Gazprom da irgendwie damit irgendwie zu tun hat, weil das weiß ja nur wirklich jeder. Ja. Das ist ja, das ist eine so von diesen Fakten. Also selbst Leute, die sich mit Politik kaum beschäftigen, wenn man heutzutage irgendwann mal das Wort Gerhard Schröder hört, dann ist es ja immer mit diesem Nebensatz, der dann nach seiner Zeit als Kanzler irgendwie mal Putin da. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde es nicht ärgern, wenn er jetzt endlich verschwinden würde, weil einfach niemand mehr was mit ihm zu tun haben will. Ja, meinetwegen. Ne? Aber ich finde halt diesen Vorwurf ein bisschen plemplem. Also also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, also wenn ich jetzt ein Nachrichtenportal hätte, würde ich ihn jetzt auch nicht anfragen, ob er bei mir publizieren will. Ich finde einfach dieses Umgekehrte, den Leuten das jetzt vorzuwerfen, dass sie ihn haben publizieren lassen, finde ich halt verkehrt, weil im Endeffekt, es ist Meinung, es ist Kolumne. Wenn die das meinen, dass der da bei denen seine Meinung äußern soll und wenn, das kann doch jeder, kann das doch einordnen, ne? Also ich sehe da wirklich kein Problem dabei. Und das. Ja, genau. Ist okay, Gerhard. Ich habe Ihnen gesagt, es geht klar. Darf ich jetzt in deiner Villa wohnen? Da musst du den Carsten fragen. Ja, hier haben wir einen offenen Brief von russischen Wissenschaftlern. Innerhalb von 24 Stunden insgesamt 380 Unterschriften und steht ja schon drüber, dieser Krieg ist ein zynischer Verrat. Wir, russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, erheben einen entschiedenen Protest gegen die von Streitkräften unseres Landes begonnenen kriegerischen Handlungen auf dem Territorium der Ukraine. Dieser verhängnisvolle Schritt führt zu gewaltigen Menschenopfern und untergräbt die Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit. Die Verantwortung für die Entfesselung eines neuen Kriegs in Europa liegt vollständig bei Russland. Mit dieser Entfesselung des Krieges hat sich Russland zu internationaler Isolierung verurteilt, zu einem ausgestoßenen Land. Das bedeutet, dass wir Wissenschaftler uns jetzt nicht in normaler Weise mit unserer Arbeit beschäftigen können, denn wissenschaftliche Untersuchungen sind undenkbar ohne eine vollwertige Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Länder. Die Isolierung Russlands gegenüber der Welt bedeutet eine weitere kulturelle und technologische Abwertung unseres Landes bei vollständigem Mangel an positiven Perspektiven. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Schritt ins Nichts. Es fällt uns schwer einzusehen, dass unser Land, das einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus geleistet hat, jetzt Anstifter eines neuen Kriegs auf dem europäischen Kontinent geworden ist. Wir fordern die unverzügliche Einstellung aller gegen die Ukraine gerichteten militärischen Handlungen. Wir fordern die Achtung der Souveränität und die territoriale Unversehrtheit des ukrainischen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder. Wie gesagt, 380 haben es binnen 24 Stunden unterschrieben. Ich denke, es werden noch ein paar mehr werden, darunter auch Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften. Das ist, also wenn ich irgendjemanden zutraue, irgendwie den Mann zu kippen, dann wohl am ehesten solchen Leuten, die halt wichtig sind für die, für alles in Russland. Wissenschaftler, Denker, Schreiber, Künstler, was auch immer, dass die sich distanzieren von ihrem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Mann noch nennen soll. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich war eigentlich der Meinung, er ist nicht so verrückt, das zu probieren. Ich hatte gedacht, er wird vielleicht irgendwie halt dann diese Republiken anerkennen und dann werden wir wie bei der Krim halt so ein Spiel haben. Aber dass er halt hingeht und die gesamte Ukraine militärisch unter Druck setzt und ja, offensichtlich halt einen Regimewechsel dort plant, das hätte ich mir letzte Woche noch nicht vorstellen können. Und wir haben zwar zögerlich, die Leute gehen zwar auf die Straße in Russland, aber wir sehen ja auch die Bilder davon, wie sie dort massenweise verhaftet werden. Deswegen glaube ich, dass das einfache Volk kann wie immer relativ wenig tun, außer bluten und die Söhne ins Feld schicken. Aber es muss halt die Klasse, die einen Hebel hat in Russland, wie halt zum Beispiel Wissenschaftler, wie eigentlich auch Leute mit Geschäften, weil egal wie nett Putin zu einem ist, ohne den Westen und ohne internationale Absatzmärkte werden die Geschäfte nicht so gut gehen. Ja, und natürlich kann der Chat sich drüber lustig machen, kann sagen, das ist vielleicht irgendwie, bringt das gar nichts und so, aber ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass wenn, muss halt die Schicht, die Russland am Laufen hält, was dagegen tun. Ja, und über diese Schicht sollte mehr geredet werden. Bei dieser ganzen Russland-Berichterstattung im Rahmen der Ukraine-Kampagne, es wird mir einfach zu viel über Putin selber geredet. Also irgendwelche halbstündigen Diskussionen, wie verrückt Putin ist und die Ferndiagnose durch unseren Gesundheitsminister und solche Sachen. Also da wäre die Berichterstattung besser an Sachen vor Ort orientiert, besser platziert meiner Meinung nach, anstatt sich aufzuregen, wie blöd Putin ist. Putin hat einen Machtapparat, auf den er sich stützt. Und wenn Putin nicht da wäre, wäre es eine andere Person und es hat jetzt nicht an Putin selber gelegen, wie die Entwicklung da passiert ist. Und ich finde es persönlich auch sehr übertrieben, was da alles passiert. Aber ich gehe trotzdem weiterhin davon aus, dass das Ziel von Russland in dieser Kampagne nicht sein wird, die komplette Ukraine militärisch dauerhaft zu besetzen. Aber halt diese Republiken auf ihre ursprüngliche Größe auszudehnen wieder. Was beispielsweise Mariupol umfassen würde, was ja eine sehr große Stadt ist. Und es ist sehr traurig, was da alles passiert, generell. Die Reaktion darauf finde ich aber auch teilweise sehr deplatziert. Jetzt haben wir einen Artikel, da geht es darum, dass hier eine Verfassungsänderung jetzt eingebracht werden soll, um einen Sonderfonds zur Finanzierung der Bundeswehr sicherzustellen. Geplant ist ein Sonderfonds, der über 4 Jahre lang 100 Milliarden Euro ausschüttet, um die Bundeswehr aufzurüsten mit Material und allem Möglichen, was halt benötigt wird. Das hätte zur Folge, dass wir 2% des Bundeshaushaltes nachhaltig ausgeben, 2% des Bruttoinlandsproduktes nachhaltig ausgeben würden für Verteidigungsausgaben, was wir an sich vertraglich zugesichert haben und seit 20 Jahren so nicht machen. Deswegen ist es an sich nicht so, es ist an sich eine überfällige Sache gewesen die ganze Zeit, und es wird jetzt mit dieser Ukraine-Sache gerechtfertigt, was ich scheinheilig finde, und die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich auch nicht gut, weil das über einen Sonderfonds zu regeln, das wird im Endeffekt so ausgestaltet werden, dass im nächsten Haushalt auf einen Schlag diese 100 Milliarden neu über Schulden finanziert werden und dann über diese 4 Jahre ausgeschüttet werden. Das wird ins Grundgesetz geschrieben und der Verwendungszweck wird festgelegt, weil man in der Vergangenheit mit diesen Fonds schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es gab da zum Beispiel einen Corona-Fonds, wo 60 Milliarden im Endeffekt noch nicht abgerufen wurden und weiterhin rumliegen, und man jetzt halt darüber debattiert, kann man das auch für nicht Corona-relevante Staatsausgaben nutzen, dieses Geld. Das hätte nämlich den Vorteil, dass es nicht zur zusätzlichen Neuverschuldung rein rechnerisch hinzugerechnet würde, weil es ja schon genehmigte Kredite sind. Und ja, das andere, was mich halt aufregt, ist, dass es auf einen Schlag gezahlt werden soll, und damit würde die Staatsverschuldung im nächsten Haushalt auf einen Schlag verdoppelt werden. 99 Milliarden an neuen Staatsschulden sollten aufgenommen werden. Ne, alte Staatsschulden werden abbezahlt, neue Staatsschulden werden aufgenommen über Staatsanleihen oder andere Vehikel. Und das wird auf einmal in einem Jahr verdoppelt. Also habe ich das doch richtig verstanden, dass Sie jetzt die Schuldenbremse quasi aufweichen? Ja, nein, die Schuldenbremse gilt weiterhin. Deswegen werden ja nur 99 Milliarden Neuverschuldung getätigt. Dieser Sonderfonds wird gemacht, um die Schuldengrenze zu umgehen. Das ist der Punkt, genau. Also doch, um sie aufzuweichen. Ja, nicht aufzuweichen, einfach links abzubiegen und zum Schiffen. Hat sich denn von denen heute, ich habe diese Debatte nicht verfolgt, aber hat sich irgendwer dazu geäußert, wie wir sicherstellen, dass das nicht wieder bei PricewaterhouseCoopers oder wie die alle da heißen landet? Dass das nicht wieder irgendwelche, dass die Hälfte nicht wieder an Beraterfirmen und Scheißdreck geht? Nee. Ich meine, dass die ganzen Beschaffungsmaßnahmen sehr ineffizient laufen, dass da sehr viel Geld verschwendet wird, ist klar. Ja, ich meine. Ja, aber jetzt ist dann, hier geht es ja jetzt nicht mehr darum, ob jemand gut mit dem Geld umgeht oder nicht oder irgendeinen Scheiß, sondern es geht um unsere militärische Sicherheit. Es geht de facto darum, die Vereinbarung meiner Meinung nach stellen, dass das Geld nicht in diese üblichen Kanäle fließt, weil ich kann ja schon hören, bei mir, wenn ich das Fenster aufmache, kann ich hören, wie das 1%, das sein Vermögen während Corona schon verdoppelt hat, gerade seine Aktien umschichtet von Pharma auf Rüstungsbetriebe und gleich wieder Fett mitkassiert. Das kann doch alles nicht mehr sein. Da müssen wir doch irgendwann mal Schluss machen mit. Das ist de facto ein sehr guter Anlagetipp, den du gerade gegeben hast, weil diese 100 Milliarden werden, wie gesagt, über 4 Jahre ausgegeben werden müssen. Ja, weil sie halt auch, ja, aber dann müssen wir da eine werden, Sicherheit das, einziehen. Weil dafür das Grundgesetz geändert werden soll. Also ja, Moment. Ich sag mal das, was Herr Scholz erzählt hat. Ich wollte jetzt nicht die ganze Rede von Herrn Scholz hier vorspielen. Deswegen sage ich nur mal, also beim Scholz klang es auf jeden Fall so nach dem Motto, wir müssen beschaffen. Und da wurden dann so Sachen gesagt wie Heron-Drohnen, irgendwie Euro-Drohnen, Euro-Fighter weiterentwickeln, wo ich mir auch denke, Euro-Fighter weiterentwickeln. Seit wann ist das Ding im Gespräch? Ich kann mich noch erinnern, da war ich irgendwie in der Schule, da ging es um Euro-Fighter. Also, ja, ne? Das haben wir in der Schule schon drüber gelacht. In den 90ern auf jeden Fall schon war der Eurofighter schon also das neue Ding. Sehe ich nicht so kommen, dass Eurofighter uns da irgendwie raushaut. Aber okay. Und F-32, glaube ich, hat er irgendwie gesagt. Das ist wahrscheinlich von den Amerikanern dann irgendwas. Ja, aber warum? F-35, ja. Warum haben wir es in x Jahren europäische Gemeinschaft nicht geschafft, einen vernünftigen Kampfflugzeughersteller auf die Beine zu stellen, sondern werfen das Geld wieder der Wall Street in den Rachen? Das kann doch alles, wir müssen doch irgendwann mal aufhören, ich glaube, mit der da, Scheiße. Da und jetzt wäre der Zeitpunkt. Ja, und diesen Kampffliegern ist wahrscheinlich das Hauptding, dass natürlich der Fokus in den letzten Jahrzehnten größtenteils auf irgendwelchen Wüstenhanseln gelegen hat und da brauchst du halt schlecht mit einem Überschallflugzeug drüber chatten. Das bringt halt nicht so viel. Und deswegen ist das mit den Kampfflugzeugen, glaube ich, so ein bisschen nach hinten gerutscht. Es gab auch so ein bisschen Gelächter, als wir da irgendwie von Schiffe müssen in See stechen und Flugzeuge müssen fliegen oder sowas gesprochen hat. Ich weiß nicht genau, wer hat denn da gelacht? Ich weiß nicht genau, aus welcher Fraktion das kam, aber es hat auf jeden Fall ein bisschen für Gelächter gesorgt. Ja, ich würde mal annehmen, dass es wahrscheinlich die AfD war. Und ich wollte euch jetzt mal Herrn Merz vorspielen, weil der hat nämlich was gesagt, was ich sehr interessant fand. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, Sie müssten Ihre Maske wieder auf. Also nochmal zur Info, das ist alles von heute. Ne? Also Herr Bundeskanzler, Ihre Maske ist verrutscht. Man kann Ihre tote Visage sehen. Ja, genau. Herr Bundeskanzler, Sie müssen Ihre Maske wieder aufsetzen. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall, das ist alles von heute. Also so frisch waren wir, glaube ich, noch nie mit Bundestag. Aufsetzen. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und als Erster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die erste Nachricht vom Krieg in der Ukraine gehört und die ersten Bilder davon gesehen habe. Unsere ersten Gedanken in diesen Minuten galten, und sie gelten unverändert, bis heute dem ganzen Volk der Ukrainer. Wir trauern mit den Familien um die Opfer, die es bis heute und auch in diesen Stunden und in Minuten in so großer Zahl auch unter der Zivilbevölkerung gibt. Und wir bewundern den Mut und den Willen dieses Volkes, um seine Freiheit zu kämpfen. Wir sind zugleich beschämt und bedrückt, dass wir diesem Land und diesem Volk nicht schon haben früher helfen können. Weil wir ja nicht 16 Jahre an der Regierung waren und Putin geholfen haben. Ich muss aber sagen, es ist schon so, dass wir der Ukraine als Staat sehr viel geholfen haben, mit Entwicklungshilfe und sehr vielen anderen Sachen. Ich meine, dieser Witz über die 3.000, 5.000, was auch immer, 1.000 Helme, die da geschickt wurden, anstatt Waffen zu schicken, ist ja schön und gut. Aber die das wurden ist, ja nicht geschickt. Ja, die Helme wurden noch nicht mal geschickt. Die, haben, die sprichwörtlichen, sage ich jetzt mal. Ja, da wurden ja die Witze drüber gemacht, ist ja eine Sache. Aber wie viel Geld einfach an die Ukraine geflossen ist aus Europa und aus Deutschland, also dass wir in den letzten Jahren nicht geholfen haben, ist nicht richtig. Und ich würde auch sagen, dass wir zumindest indirekt geholfen haben, die ukrainische Armee sehr stark aufzurüsten in den letzten Jahren, was ja auch okay ist. Aber zu sagen, wir hätten nichts gemacht, was hätten wir denn sonst machen sollen? Hätten wir NATO-Soldaten an den Grenzstationen stationieren sollen, dass die getötet worden wären, um uns in den Krieg reinziehen zu lassen? Oder was hätten wir denn machen sollen? noch mehr, jetzt mal realistisch. Haben wir denen denn wenigstens ein bisschen Umstandssoldatenkleidung geschickt? Das war nicht das Beste, was wir machen können. Also ich finde das auch so geil, weil ihr wisst das ja auch. Wir haben es ja uns hier angeschaut und es ist ja, ich will sagen, vielleicht einen Monat her oder so, da gab es Debatten über Verteidigungspolitik in Deutschland und die wurden gedreht über, warum gibt es keine weiblichen Generäle außerhalb von Sanitätsdienst? Das war der Hauptkritikpunkt jetzt in der Ampelkoalition bei der Vorstellung von dem, was wir vorhaben. Wir haben nicht genug weibliche Generäle. Das war das Hauptding. Ja, genauso wird ja im Moment verbreitet, der Scholz habe noch nie irgendwie sich gegen Verteidigungsausgaben gestellt und so. Die Esken hat das zum Beispiel getwittert. Dabei gibt es ganz klare aus den letzten Jahren noch Dinger, wo der Herr Scholz das 2%-Ziel abgelehnt hat. Und es gibt Wichtigeres zu tun und so weiter und so fort. Also die Leute, die für den Zustand der Bundeswehr verantwortlich sind, sind ja jetzt immer noch mit in der Regierung. Das heißt, die SPD will sich nicht ins Bein sägen. Sie müsste so tun, als wäre das alles die CDU gewesen. Das will sich die CDU nicht gefallen lassen. Also wird lieber gar nicht drüber gesprochen, wer für den katastrophalen Zustand der Armee, wer da dran schuld ist, nämlich diese Herrschaften, die hier sitzen. Nicht alle, manche sind da noch nicht im Parlament gewesen. Aber wer halt die Merkel-Regierung großenteils mitgemacht hat in dem Bundestag, ist mit Schuld daran, dass unsere Bundeswehr so aussieht, wie sie aussieht. Punkt. Und ich erinnere mich noch an, das ist auch noch nicht so lange her, es war im Januar, da hatten wir diese Debatte über feministische Außenpolitik. Und da hatten wir hier, das hatte Mama noch eingereicht, so ein Interview mit dieser Dame, die dieses Center for Feminist Foreign Policy in Berlin betreibt. Und das Hauptding, was die Dame gesagt hat, was feministische Außenpolitik ist, ist Abrüstung. Das ist das Ding. Feministische Außenpolitik bedeutet Frauen natürlich am meisten betroffen, ne, wie wir das ja kennen, und Abrüstung. Wir brauchen Abrüstung und dann haben wir auch Frieden, wenn wir einfach nur abrüsten. Ja. Und das ist noch nicht lange her. Und das ist dieses Ding, wo sie sich jetzt alles von versprochen haben. Feministische Außenpolitik. Ne? Das ist jetzt unsere Maxime. Feministische Außenpolitik und mehr Frauen in Führungspositionen. Und jetzt, mit dem Angriff der Langstreckenrakete Ricarda wird das alles in Ordnung kommen. Unsere größte Bewunderung und unser größter Respekt gilt dem frei gewählten Staatspräsidenten der Ukraine, Präsident Volodymyr Zelensky. Also ich glaube, ich habe die Hütte auch noch nie so voll gesehen, seit wir hier Bundestag gucken. Ja, das wurde natürlich jetzt auch schon ein paar Mal im Chat angemerkt. Also es ist ja normalerweise so, dass bei diesen Sachen immer noch irgendwelche Sachen parallel woanders sind, wo auch noch die Leute sein müssen. Irgendwelche Ausschusssitzungen. Chris, heute ist Sonntag. Zeug. Also das heißt, heute die sind Sonntag, extra an einem arbeitsfreien Tag hier alle erschienen. Also es ist ja nicht so, ja, dass das ein regelmäßiges Ding war. Ja, und jetzt ist ja auch nur dieses hier, findet ja jetzt auch statt. Und deswegen sind die natürlich auch da. Das ist ja auch eine Generaldebatte da jetzt. Und das sind halt normalerweise diese Sachen, wo sie sich über irgendwelche Themen unterhalten. Da sind ja immer diese Fachpolitiker da nur da, diese sogenannten. Und das kann man natürlich auch anders haben wollen. Ich will das auch anders haben. Ich finde das in England eigentlich viel schöner, wie das da ist, wo sich da auch im Parlament selber halt eben debattiert wird. Diese Geschichte von uns hat wiederum den Vorteil, dass sie ja, naja, ob das wirklich so ein Vorteil ist, aber man kann es als Vorteil sehen, dass sie ja in diesen Ausschüssen dann auch irgendwelche Leute immer noch einladen, die da als Experten dann da irgendwas sagen dürfen. Aus meiner Sicht ist das zwar in vielen Fällen dann halt eben auch nur, was diese Parteien halt für Experten halten, also irgendwelche Aktivisten, aber da ist dann halt noch mehr Beteiligung irgendwie von normalen Leuten dann noch gegeben an sämtlichen Entscheidungen. Ja, im Vergleich jetzt zu, dass man alles halt eben in diesem Parlament aus debattiert, wie das ja zum Beispiel in England halt eben der Fall ist. Und außerdem muss man ja auch noch bedenken, dass ja diese Corona-Regeln jetzt mittlerweile in Berlin, die halten sich da ja an die Regeln von Berlin. Und da sind jetzt die Abstandsregeln da jetzt auch wieder so, dass sie da jetzt auch alle wieder sitzen können, weil bisher war das ja auch in den vergangenen Wochen auch so, dass oben auf diesen Besuchertribünen halt auch Leute Abgeordnete gesessen haben. Und das hat die ganze Geschichte natürlich noch ein bisschen leerer wirken lassen. Na, das möchte ich dazu nur fairerweise nochmal anmerken. Zu diesem. Ich, Ich möchte noch gerne eine Stimme aus dem Volk zu dieser Debatte zitieren, und zwar eine gewisse Ad Ebony plus Irony, die unter einem Handle Quattro und das andere ist geschwärzt, ich kann es nicht sehen. Die sagt 100 Milliarden Euro zur Aufrüstung der Bundeswehr, also unerschöpfliche Quellen für Rechte, sich in der Bundeswehr illegal auszurüsten. Hat sie nicht legal auszurüsten gesagt? Nein, sie hat illegal auszurüsten. Okay. Aber was stellst du dir vor, Jasmin, dass sie da reingeht und mit dem Panzer vom Gelände fahren oder was? Ja klar, die und glaubst du, rein. Glaubst du wirklich, dass die Munition und die Waffen, die die Bundeswehr jetzt schon hat, nicht reichen für ein rechtes Netzwerk? Also auch, du gehst rein, dann machst du einen Hitlergruß. Dann führen sie sich in den Hintergrund. Du bist einer von denen, komm rein. Ja. Nimm mit, was du tragen kannst. Deine Tag X Privatwaffe kriegst du dann zugeordnet. Oh Mann, ey, ist doch wirklich nicht mehr zu glauben. Ja. Nach dieser Stimme schalten wir zurück zu Herrn Merz. Diesen mutigen Mann, der aus einer jüdischen Familie stammt, als drogenabhängig und als Nazi zu diffamieren, wie es der russische Präsident in dieser Woche getan hat, zeigt ein Ausmaß an Niedertracht und Menschenverachtung, wie wir es in den letzten Jahrzehnten auf diesem Kontinent nicht erlebt haben. Ja, das fand ich nämlich auch so geil, dass er diese Woche nach diesem ganzen Kram, diesen ganzen Kampagnen gegen den Maaßen, der irgendwie Globalisten gesagt hat, und deswegen ist er Nazi und was weiß ich nicht, was alle Leute sind immer Nazis, überall finden wir Nazis, weil unsere Experten, die wir uns dafür holen, fürs Nazi finden, und wir brauchen noch mehr Experten fürs Nazi finden, das hatten wir ja auch gerade erst vor 2 Wochen im Bundestag. Und jetzt kommt der Putin an und sagt so, ja, der Typ da, der ist in der Ukraine, das ist Nazis. Alles Nazis. Und jetzt plötzlich drehen wir uns um und sagen, wie kommt ihr darauf? Man kann doch nicht irgendwelche Leute einfach als Nazis bezeichnen. Und dann irgendwie meinen, dass man jetzt hier irgendwie sämtliche anderen Bedenken über den Haufen wirft und einfach nur jetzt handeln geht hier. Oder weil jetzt nur, weil man jemanden Nazi gibt, das hat es ja noch nie gegeben. Also, fand ich auch super. Herr Bundeskanzler, Sie haben es so ausgedrückt, mit diesem Krieg geht eine Zeitepoche in Europa zu Ende. Eine Zeit, von der wir erhofft und geglaubt haben, dass sie im Frieden und in Freiheit und natürlich auch im Wohlstand im ganzen 21. Jahrhundert voranschreitet. Seit wenigen Tagen sind wir nun eines Besseren belehrt. Brutal und rücksichtslos hat ein autoritäres System einen Angriffskrieg mitten in Europa begonnen. Ja, mitten in Europa. Denn dieser Krieg findet statt zwischen den beiden territorial größten Ländern Europas. Russland ist ein europäisches Land und die Ukraine ist ein europäisches Land. Der Krieg findet statt weniger als 2 Flugstunden von diesem Ort aus, dem wir uns heute Morgen an einem Sonntag treffen. Herr Bundeskanzler, ich möchte Ihnen im Namen der Unionsfraktion und der Sie tragenden Parteien CDU und CSU danken für Ihre Regierungserklärung. Sie wissen, dass wir sehr darum bemüht sind, mit Ihnen und den Sie tragenden Koalitionsfraktionen einen gemeinsamen Weg in dieser Zeit einer großen Herausforderung zu gehen. Wir haben in den letzten Tagen mit Ihren Fraktionen um gemeinsame Antworten gerungen und wir geben sie wieder in einem Entschließungsantrag, den wir heute gemeinsam mit der SPD, den Grünen und der FDP einbringen. Aber lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, dieser Antrag ist nur das gemeinsame Minimum, das wir heute hier feststellen können. Wir haben und wir behalten hoffentlich auch in der Zukunft eine klare Auffassung zu diesem Krieg und seinem einzigen Verantwortlichen. Der verantwortliche Mann heißt Wladimir Putin. Ja, und das war jetzt zum Beispiel der Punkt, wenn ihr darauf geachtet habt, bei der AfD und bei den Linken hat keiner geklatscht, als er das gesagt hat. Hm. Ja, ich, also sieht das aus, als wenn es nicht verkehrt wäre, ne? Ja, hat sich ein bisschen verschätzt, der Wladimir, aber ja, eigentlich ist es auf seinem Mist gewachsen hauptsächlich, ja. Ja. Ja, man kann über das, was die NATO gemacht hat, sagen, was man will, aber den Krieg hat Wladimir Putin begonnen. Also da wird historisch auch nicht dran gerüttelt werden. Ne? Die NATO hat sich provokativ benommen, also. Aber er hat halt gezuckt im Endeffekt. Ne? Hm. Er hat geschossen. Ja, er hat vielleicht auch gedacht, dass er irgendwie mit Freuden empfangen wird oder so, was dann nicht so richtig passiert ist. Na ja, gut, solange sie nur durch diese Ostgebiete gerumpelt sind, haben die Leute ja gefeiert. Das hat man uns ja auch propagandistisch aufbereitet. Hm. Aber ich glaube, er hat das, also ich verstehe es, rational kann man da, glaube ich, auch nicht dahinter wirklich. Ja. Also sagen halt Leute, okay, der Preis, die Ukraine zu gewinnen, also das, was man da rausholen kann, ist hoch genug, um diese Isolation zu riskieren, aber ich verstehe es trotzdem noch nicht. Und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Russen sind zwar patriotisch, aber die wissen auch selber, dass das für sie halt jetzt auch eine enge Zeit werden wird. Und ich meine, Russland ist zwar leidensfähig, aber es leiden halt auch immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, es werden wieder die Kleinsten leiden. Es werden die normalen Leute leiden, wenn die Regale leer sind. Herr Putin wird sich seinen Kaviar weiterhin eiskühlt irgendwie auf dem Silbertablett. Ja, aber es wurde auch schon vermutet, dass er sich so ein bisschen Denkmal jetzt setzen möchte, nochmal zum Ende hin seiner Amtszeit oder so. Ende seiner Amtszeit. Weiß ich nicht. Ja. Ja, und an der Stelle will ich nochmal sagen, wir sollten es nicht so an der Einzelperson Putin festmachen. Aus diesem lupenreinen Demokraten, der er nie war, ist nun endgültig und für alle Welt sichtbar ein Kriegsverbrecher geworden. Aber so einen Krieg befiehlt nicht einer allein. Und er entsteht auch nicht ohne ein politisches Umfeld. Das verantwortliche System um ihn herum ist ein Geflecht von Geheimdienstoffizieren und erprobten Meistern der politischen Propaganda, wie etwa sein Außenminister Lavrov. Ein Geflecht einer großen Gruppe hemmungsloser Oligarchen, die sich die Ressourcen dieses Landes unter den Nagel gerissen haben. Und vor allem aus einem repressiven Staatsapparat, der ohne jeden Anflug von Rechtsstaatlichkeit beliebig verhaftet, vergiftet, in Lager steckt, Familien zerstört und auch nicht davor zurückschreckt, mitten in den Ländern Westeuropas Auftragsmorde zu vollstrecken. Und damit an dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, überhaupt kein Missverständnis entsteht, die Verantwortlichkeit liegt allein dort und allein bei diesen handelnden Akteuren. Aber zu diesem Netzwerk zählen seit vielen Jahren auch mehr oder weniger gutgläubige Interessenvertreter in aller Welt, auch und gerade hier in Deutschland, die sich einmal als Putin-Versteher gerieren, das andere Mal als Freunde Russlands, die bis hin zu windigen Stiftungskonstruktionen nichts unversucht lassen. Wie wird das, die SPD? Mit diesem System Geschäfte zu machen und das Ganze dann auch noch zu versuchen, der Öffentlichkeit als gemeinnützig zu vermitteln. Sie als nützliche Idioten, ganz im Sinne der leninschen Denkmuster zu bezeichnen, ist dann wohl noch die freundlichste Umschreibung dieses Treibens, auch und gerade hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Spicy. Yeah. Aua, aua. Ja. Ja, Gemeinnützigkeit. Windige Organisationen. Neue deutsche Medienmacher. VNWDA. In the Institute for Social Justice. Genau. Amadeo Antonio Stiftung. Ja, also SPD. Hm. Die Bedrohung der Ukraine durch einen Angriffskrieg ist aber nicht die einzige Bedrohung, die wir in diesen Tagen sehen. Parallel zu den Panzern rollen seit Jahren Wellen von Propaganda durch Europa, die in Zeiten der Digitalisierung und der sozialen Netzwerke eine hohe Effizienz und damit einen großen Schaden erzeugen. Ein Schaden, der auch unsere gesellschaftliche Ordnung von innen bedroht, meine Damen und Herren. Zu dieser Propaganda zählt seit langem die Behauptung, die NATO sei der eigentliche Aggressor gegen das friedliebende Russland. Dieses in der Tat großartige Land müsse sich nun, so der allmächtige Staatsapparat und sein Präsident, gegen eine militärische Bedrohung zur Wehr setzen. Dabei wissen Sie es alle besser. Herr Putin, auch Sie sind und waren von der NATO nie bedroht. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch. Und meine Damen und Herren, wenn Sie von dieser Stelle aus sehen, wer jetzt klatscht und wer jetzt nicht klatscht, dann weiß ich, welche Reden wir im Verlaufe des heutigen Vormittags hier noch zu hören bekommen, von ganz links und von ganz rechts da auf dieser Seite. Das wissen wir jetzt schon, hier anzuschauen, wie Sie dann hier gleich sprechen werden. Aber meine Damen und Herren, die einzige Bedrohung, die es für Putin und seine Nomenklatura gibt, die einzige Bedrohung, und die nimmt er zu Recht sehr ernst, ist die Bedrohung seiner Macht durch das eigene Volk, die Bedrohung durch Freiheit und Demokratie auch in seiner Nachbarschaft. Da ist die Bedrohung für dieses System. Und deshalb. Ja, ist alles schön, Friedrich, aber weiterhin macht ihr Geschäfte mit Saudi-Arabien, weiterhin macht ihr Geschäfte mit Bahrain und was weiß ich wem, den dreckigsten Diktatoren, den übelsten Schlechtern, und jetzt den einen sondert ihr jetzt aus. Das ist auch alles so scheinheilig, dass ich kotzen könnte. Ja, das ist, trägt hier schon sehr dick auf. Das mit Russland sollte sich nicht von der NATO bedroht fühlen, so ja, faktisch gesehen vielleicht, aber ich meine, NATO wurde als militärisches Gegengewicht zur Sowjetunion gegründet, also ist es klar, dass das Antagonisten sind gegenseitig, also naja. Kann Russland nicht eigentlich in die NATO? Ich finde dieses Narrativ einfach mit der NATO einfach immer, warum, einfach nochmal alle alten Brötchen nochmal aufwärmen, ob sie jetzt relevant sind oder nicht. Das, was jede Opposition passiert, hat und nichts, deshalb mit der NATO zu tun. Der gemeinsame Sache mit Alexander Lukaschenko, der heute an diesem Tag hier, während wir hier zusammentreten, ein sogenanntes Referendum in Belarus abhalten lässt, um die Verfassung zu ändern und ab dem morgigen Tag in diesem Land auch Atomwaffen stationieren zu können. Meine Damen und Herren, das ist die neue Realität, in der wir in dieser Woche aufgewacht sind. Die Staatengemeinschaft des Westens, die Europäer, die Amerikaner, viele andere Länder auf der Welt reagieren auf diesen Bruch des Völkerrechts und aller Verträge, die wir mit Russland bisher gemacht haben, mit Konsequenz und Härte. Russland wird international isoliert. Das Land und seine Repräsentanten werden auch persönlich sanktioniert. Dazu gehört, damit das hier klar ist, auch von meiner Seite, richtigerweise SWIFT, das internationale Zahlungssystem, mit dem jetzt Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Herr Bundeskanzler, na, aber ich, das ist halt auch wieder, wo war der Friedrich, als Kinder aus Brutkästen in Kuwait gerissen wurden, und wo war der Friedrich, als Massenvernichtungswaffen beim Saddam gefunden wurden und all diese Sachen, da wurde auch ein Angriffskrieg geführt, da wurde auch einfach irgendwo hingegangen, man hat was behauptet. Da war es halt Entsaddamisierung, der Putin behauptet halt Entnazifizierung. In dem Ukraine-Konflikt will ich, wie gesagt, da habe ich meine Meinung zu gesagt, aber insgesamt so scheinheilig zu tun, als hätten die eigenen Verbündeten nicht genauso Kriege vom Zaun gebrochen aus irgendwelchen idiotischen Gründen. Das ist alles so mühselig. Die ganze Sache mit Weißrussland ist ja auch nicht neu. Ich kann mich selber noch erinnern, wo ich gesagt habe, so hier, anstatt dauernd nur über Putin herzuziehen, sollte man sich mal ein bisschen mehr mit Weißrussland beschäftigen, weil die einfach zu sehr abrutschen. Und das Referendum, was er jetzt sagt, da wird jetzt über Atomwaffen abgestimmt. Es ist ein generelles Referendum über die Staatsform quasi, ja. Also die Präsidentschaft des Lukaschenko soll nochmal um 2 weitere Amtszeiten verlängert werden dürfen. Ich glaube dann insgesamt 8-mal oder so kann man dann wiedergewählt werden. Und es geht halt darum, dass halt die staatlichen Strukturen sich stärker mit Russland verflechten sollen. Viele sagen, dass es schon fast sowas wie ein Beitritt zu Russland wäre in gewissen Teilen. Es ist eine sehr starke Verflechtung wirtschaftlich, finanziell und administrativ und militärisch soll es dann geben. Da kommt es dann wahrscheinlich mit der Stationierung von Atomwaffen her. Die Diktatur in Weißrussland wird verfestigt. Absolut kritikwürdig. Sollte man viel mehr drüber sprechen. Wenn man da viel früher mit sehr starken Sanktionen draufgeschlagen hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Russland halt, Bundeskanzler, herzlichen Dank, auch als Marionette dass Sie das heute Morgen hier gesagt haben, dass Sie in den letzten Tagen darüber intensive Gespräche und Verhandlungen geführt haben, einschließlich auch der Frage, wie denn mit Waffenlieferungen aus mehreren europäischen Ländern in die Ukraine jetzt umzugehen ist. Wichtig ist das klare und unmissverständliche Signal vom heutigen Tag. Genug ist genug, das Spiel ist aus. Lassen Sie mich aber auch sehr deutlich sagen, gefragt sind jetzt nicht gute Reden am heutigen Tag allein. Gefragt sind gute Regierungserklärungen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute Regierungserklärung. Gefragt sind Stringenz und Durchhaltevermögen in den nächsten Tagen und Wochen. Denn dieses Durchhaltevermögen kann schon in wenigen Tagen auf harte Proben gestellt werden. Die Sanktionen werden Wirkung entfalten, nicht nur in Russland, sondern auch hier bei uns. Der Krieg in der Ukraine wird Konsequenzen fordern, nicht nur in der Verteidigungspolitik, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und deshalb, Herr Bundeskanzler, bieten wir Ihnen heute an dieser Stelle, Ihnen und Ihrer Regierung, umfassende, konkrete Hilfe und Unterstützung an. Wenn Sie um Unterstützung und Zustimmung für die jetzt notwendigen umfassenden Sanktionen werben, und Sie tun es hier heute Morgen, dann werden wir das unterstützen und nicht im Kleinen herummäkeln. Wenn Sie eine umfassende Ist das seine Meinung oder ist das die Meinung der CDU? Wenn Sie eine Ertüchtigung unserer Streitkräfte wollen, und wir wollen sie ganz offensichtlich ab heute mit Ihnen, dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit Ihnen gehen. Wenn Sie es für notwendig erachten, die Energiepolitik und die Ihrer Regierung neu auszurichten, wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass wir jetzt endgültig auf keine weiteren Optionen der Energieerzeugung mehr verzichten dürfen, dann finden Sie dabei unsere tatkräftige Unterstützung. Und wenn Sie es so wollen, wie Sie das heute Morgen hier vorschlagen, dann können wir auch darüber, Herr Bundeskanzler, reden. Aber ein Sondervermögen ist nicht ein Vermögen, sondern ein Sondervermögen sind zunächst einmal neue Schulden. Und wie wir diese neuen Schulden aufnehmen und wie wir sie dann möglicherweise in unserer Verfassung verankern, das geht nicht allein mit einer Regierungserklärung am Sonntagmorgen zu machen. Darüber müssen wir dann in Ruhe und im Detail sprechen. Und lassen Sie mich auch dies ganz klar sagen. Lassen Sie mich hier dies ganz klar sagen. Das machen wir dann in allen Teilen gemeinsam. Nicht in der Arbeitsteilung, dass wir mit Ihnen für die unangenehmen Dinge den Kopf hinhalten und Sie in Ihrer Koalition dann unverändert weiter alle Wohltaten zulasten der jungen Generation verteilen. Herr Bundeskanzler, das machen wir dann nicht. Aber das ist ja auch ein Teil der Kritik, den ich an dieser ganzen Sonderfondsangelegenheit habe, dass es einfach nicht im normalen Haushalt mit allen anderen Interessen abgewogen wird und dass gesagt wird, okay, wenn wir eine Schuldenbremse haben, dann müssen wir auf bestimmte Sachen verzichten, dann muss Demokratie leben vielleicht auf 50 Millionen Fördergelder verzichten, weil das in den Verteidigungshaushalt fliegen muss. Dann findet eine ordentliche politische Diskussion statt. Dann geht es wirklich um Sachen. Oder man nimmt es mit der Schuldenbremse nicht ernst und macht den Deckel auf und sagt, wir müssen das jetzt einfach machen. Und das ist einfach so eine Lösung. Ne, man versucht es mit dieser Lösung allen recht zu machen, aber fiskalisch gesehen ist es einfach unehrlich und nicht gut. Und es ist schön, dass er das hier wenigstens kritisiert. Ein großes Problem. Kolleginnen und Kollegen, das sind ja alles die mehr oder weniger naheliegenden Entscheidungen, die wir jetzt kurzfristig treffen müssen. Die eigentliche Herausforderung ist doch eine ganz andere und sie liegt viel tiefer. In Wahrheit stehen wir spätestens mit dieser Woche vor einem Scherbenhaufen der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Einige der vermeintlichen Gewissheiten der letzten Jahre gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Wir sind nicht mehr nur von Freunden umgeben. Auch wir werden durch einen aggressiven Staat in unserer direkten Nachbarschaft bedroht. Einseitige Abrüstung führt nicht zu mehr, sondern zu weniger Sicherheit. Oder hat hier im Haus irgendjemand vergessen, dass die Ukraine 1994 alle ihre Atomwaffen abgegeben hat und im Gegenzug dazu von Russland umfassende und dauerhafte Garantien der territorialen Integrität erhalten hat, meine Damen und Herren. Hat das irgendjemand von Ihnen hier vergessen? Ja, es ist auch nicht schön, aber es ist trotzdem gut, dass Sie keine Atomwaffen haben. Allgemein ist nukleare Abrüstung gut, egal aus welchen Gründen. Ist jetzt dumm für die Ukraine gelaufen? Aber lieber Herr Merz, was willst du damit sagen? Wäre es gut, wenn die jetzt ein paar taktische Nuklearwaffen noch hätten, dass die jetzt benutzen könnten? Weil der Konflikt war relativ unvermeidlich, langfristig gesehen. Ob es jetzt passiert wäre oder in 10 Jahren. Ne? Ja, ich muss auch sagen, dass ich ein anderes Buch, was ich ja noch lese, ist hier das Clash of Civilizations. Und das ist ja aus den 90er Jahren. Und da drin schreibt der Huntington, heißt er ja, der Autor von dem Buch, auch, dass es Frieden in der Ukraine wahrscheinlich nur geben wird, wenn das Land geteilt wird. Wegen geteilten zivilisatorischen Ausrichtungen, Torn Country, wie er das halt nennt. Und ja, ist auch übrigens ein super Ding, wenn man halt eben guckt, dass wir ja auch die ganze Zeit so tun, als wäre das vollkommen egal, wenn man sich jetzt eine Gesellschaft einfach baut, wo halt irgendwelche Leute aus einem anderen zivilisatorischen Bereich halt nicht eine absolute Minderheit darstellen, sondern dann halt irgendwann eine signifikante Anzahl haben und dann halt so ein Land auch auseinandergerissen wird in zivilisatorischen Linien. Und das ist halt so historisch immer nicht so richtig gut ausgegangen, diese Geschichten. Auch wir sind doch eine Welt und können wir uns nicht alle lieb haben, Ansichten zum Trotz. Ne? Also es ist halt leider so. Ich will mich das so sagen. Lichterketten, Friedensgebete, Ostermärsche sind eine schöne Sache. Auch wir haben heute Morgen mit einer Reihe von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag, auch wir haben heute Morgen mit einer Gruppe von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag und einigen Fraktionen um den Frieden in der Welt gebetet und um das Ende dieses Krieges gebetet. Aber meine Damen und Herren, mit Moral allein wird die Welt um uns drumherum nicht friedlich. Schon gar nicht mit der angeblich besseren Moral, die immer wieder auch in Deutschland vorgetragen wird. Der Ukraine jedenfalls haben gute Worte nichts genutzt. Auch nicht die vertagte Mitgliedschaft in der NATO, meine Damen und Herren. Und schließlich, auch Deutschland muss endlich bereit sein, in dieser Welt seine Interessen zu definieren. Und vor allem bereit sein, diese Interessen auch durchzusetzen. Dazu zählt nicht nur, aber auch die Fähigkeit, das eigene Territorium und die eigene Bevölkerung wirksam gegen jedwede Form der Gewalt und der Nötigung zu schützen und zu verteidigen. Die Bundeswehr ist dazu, soweit sie gefragt ist, heute am Tag jedenfalls nicht in der Lage. Da reagiere ich nicht, aber hier reagiere ich schon. Wenn Sie das zu einem Thema der parteipolitischen Auseinandersetzung machen, was wir, meine Damen und Herren, wir sind in diesem Haus, und ich war schon ziemlich früh dabei, wir sind in diesem Haus alle miteinander verantwortlich dafür, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, in dem sie heute ist. Wir haben uns bemüht, das zu verbessern. Ist denn der Zustand wirklich so schlecht? Ich meine, wir sind ja immerhin in mehreren Auslandseinsätzen jetzt auch gewesen in letzter Zeit und so weiter. Ist das wirklich alles so wenig und schlecht? Ich meine, vielleicht für eine Landesverteidigung okay. Vielleicht zu wenig, so, aber... Ja, Marine können wir scheinbar noch. Ja, nicht, dass wir gar nichts hätten, sozusagen. Also irgendwie stimmt das dann auch nicht, ne? Das ist Niederreden. Ja, aber es gibt ja schon einige Leute, auch hochrangige Leute, die ja gesagt haben, dass wir im Endeffekt, und auch bei diesen, es gab ja auch diese Übungen, wo irgendwie unsere Soldaten dann nur irgendwie eine Attrappe in die Hand gedrückt gekriegt haben oder so, okay. weil die gar keine Waffen dafür hatten oder so. Und das klingt jetzt für mich halt schon so, als ob man jetzt so einem, ja, wenn jetzt wirklich Leute irgendwie aufs deutsche Gebiet irgendwie rollen würden mit einem Panzer, den nicht wirklich was entgegenzusetzen hätte. Also, ja, für mich steht das aber auch so ein bisschen halt in der Tradition, dass man eben der Bundeswehr jetzt das Geld zureden will, sozusagen. Und deshalb bin ich immer ein bisschen misstrauisch halt einfach nur. Ja, aber wir erinnern uns ja auch an einen Haufen Scheiß einfach. Die Geschichte mit den Drohnen, die beschafft wurden, die dann nicht fliegen durften und solche Geschichten. Oder aus der älteren Zeit, weiß nicht, ob sich noch Leute an den Herrn Zimmermann, der war damals Verteidigungsminister, wenn ich mich nicht irre, erinnern, als man neue Handschuhe beschafft hat und das waren dann Fäustlinge und man hatte irgendwie Hunderttausende bestellt und man kann mit Fäustlingen halt kein Gewehr abfeuern. All diese Dinge haben halt auch dazu beigetragen, dass die Bundeswehr einen beschissenen Ruf hat, die Hubschrauber zahlen und all diese Sachen. Also, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also, schlechten Ruf, aber nicht komplett nicht komplett unbrauchbar, eben, wenn es dann um die Verteidigung geht oder so, was er da vor sich vorstellt. Das meine ich. Aber ich meine, wir reden hier im Zweifelsfall, wenn die Russen sind halt einfach viel mehr als wir. Punkt. Deren Soldaten sind viel mehr als unsere. Das ist halt das Ding. Ja, nach dem, was ich weiß, sind die halt auch beschissen ausgerüstet. Aber es sind halt viele Leute, ja. Ja, gut, dafür wird man ja in Bündnis, ne? Dass man dann mehr ist. Ja. Vieles. Ja, schon gut. Es ist an Ihnen gescheitert. Wenn wir heute einen neuen Weg nach vorn gehen, dann gehen wir ihn gemeinsam. Aber nur dann, wenn wir ihn jetzt wirklich gemeinsam nach vorn gehen. Und nicht, wenn Sie hier parteipolitisch zurückblicken. Das kann doch sein, Einverständnis erklären, weil das sind alles, das sind alles Annahmen. Ja, dass eine Einverständniserklärung gebraucht wird, kann ich dir erklären. Es ist natürlich so, dass die CDU immer noch in vielen Bundesländern die Entscheidung trifft. Und du musst ja vor allen Dingen, wenn du jetzt eine Grundgesetzänderung wirklich brauchst, um irgendwelche Schulden machen zu können, da geht es nicht ohne die CDU. Also gerade auf der Länderebene sind mittlerweile so viele verschiedene Parteien da involviert in alle möglichen Regierungskonstellationen. Dass es halt wirklich nicht nur diese Ampel irgendwie ist, die da irgendwie durchregiert oder so. Ja, okay, hast du einen Punkt. Ja, stimmt. Ja, was der Merz ja eben auch... Das sind alles Annahmen und politische... Was der Merz ja eben auch so ein bisschen angedeutet hat, war ja, wenn Sie noch für Atomkraft zu haben sind, Herr Scholz, wir würden dann mit Ihnen sprechen. Das fände ich auch lustig, wenn dann auf einmal eine SPD-CDU-Mehrheit das Wiederanfahren der Atomreaktoren durchdrückt. Dann haben wir Neuwahlen. Die Einschätzungen, die Sie hier im Hause teilen mögen oder auch nicht. Aber die eigentliche Führungsaufgabe kommt in diesem historischen Augenblick so oder so auf Sie zu, Herr Bundeskanzler. Lassen Sie mich deswegen abschließend aus einer großen deutschen Tageszeitung zitieren. dies vor einigen Tagen aus meiner Sicht sehr präzise auf den Punkt gebracht hat. Der Autor schreibt am Ende einer sehr ernüchternden Analyse wie folgt: Die eigentliche Rechnung aber wird in Deutschland selbst fällig, wo diese Krisendichte auf eine weitgehend unvorbereitete Bevölkerung trifft, der schlicht das Handwerkszeug fehlt, um mit Erpressung, Nötigung, militärischer Bedrohung auf das politische System umzugehen. Unsicherheit, so schreibt er weiter, entsteht in der Regel durch einen Aggressor. Aber gefährlich wird sie erst durch Schwäche. Ende des Zitats. Das notwendige Handwerkszeug, Herr Bundeskanzler, diese Schwäche in unserem Land zu beseitigen, dieses notwendige Handwerkszeug ist seit dieser Woche die historische Aufgabe Ihrer Kanzlerschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Will er, dass die Leute wieder zäh wie Leder sind, oder was? Ich meine, ja. Ich weiß nicht, ob der die Entwicklung der jüngeren Generation verfolgt hat, der Herr Merz. Aber ja, naja, ich glaube, wie gesagt, also ich weiß halt auch nur so ein paar Sachen aus dem Zivilschutzbereich. Und da ist in Deutschland auf jeden Fall auch über die ganze Zeit natürlich seit dem Kalten Krieg so einiges abgebaut worden. Wir haben nur die ganzen Bunker zugemacht. Ja, nicht nur das. Also ich kenne es halt noch vom Roten Kreuz, wo man ja auch zivilen Katastrophenschutz macht und die Mittel, die da so zur Verfügung standen, das wurde halt auch immer jedes Jahr immer weniger, weil man halt da keine Veranlassung mehr gesehen hat. Und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man keine Veranlassung mehr gesehen hat, aber das wird es jetzt wahrscheinlich ein Umdenken geben müssen. Und das relativ schnell, ne? Also. Was ich als pikantes Detail mir am Rande überlegt habe, ist, wenn wir jetzt so ein Selbstbestimmungsgesetz kriegen, wo jeder sich sein Geschlecht aussuchen kann. Und dann bekommen wir eine wirklich heikle Situation, wo wir wirklich mobil machen müssten oder die Wehrpflicht wieder einführen. Wie viel Prozent Frauenanteil hätten dann die Leute in ihren Generationen? Wenn du jetzt sagen wir ziehen jetzt den Jahrgang, was ja. weiß ich, 2002 oder, zwei, oder ich 2004 tatsächlich ein. Tatsächlich gar nicht mal so viel, weil ja natürlich dann doch wieder die das... Ja, aber wenn der ich mich nackte nur durch einen Wunsch der Leute, Sprechakt ja, von der ja, ja, aber der nackte Wunsch der Leute nach Überleben und weiß ich nicht was wird dazu führen, dass man dann seine Mitmenschen da wieder knallhart zum Konformismus zwingt und da wirst du dann wahrscheinlich noch die letzte Dreckwien noch an der Front wieder sehen, weil vollkommen egal, ob man das kann, um da irgendwie rauszuwieseln oder so. Ich meine, wir hatten ja auch schon Weltkriege, wo irgendwelche Minderjährigen von den Leuten in Selbstmord getrieben worden sind und so, weil sie sich nicht freiwillig gemeldet haben und einfach gesagt haben, sie wären 18 oder so, weiße Feder und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist vollkommen egal, was da die Regelungen sind und ob man sich da irgendwie rausmogeln kann. Da wird dann einfach durch den Druck der Gesellschaft wird das schon erzeugt werden, der Druck, da sich nicht rauszumogeln. Ja, aber wie willst du denn realistisch diese Smartphone-Generation, das ist völlig, ja, das geht doch auch schnell. Also, das meinst du jetzt, dass da mit denen nichts anzufangen ist, das kann ruhig sein, aber ich glaube halt eben auch mit diesem ganzen Böhmermann, und ich kann mich noch erinnern, damals, als er da dieses Ding da rausgelassen hat mit hier Reconquista Internet oder so, da hast du ja auch diese ganzen dummen Alle gehabt, die den Leuten da irgendwie erzählt haben, ein vom Pferd, was ja alles. Ja, aber auch im Internet so. Dummschwätzen ist was ein anderes als ins polnische Grenzgebiet abgeordnet zu werden. Also. Nee, das ist nichts anderes. Das ist im Endeffekt, wenn man einen richtigen Druck erzeugt und so, dass die Leute alle nicht geeignet sind, dafür ist eine andere Frage. Aber Kanonenfutter. Oder was glaubt ihr, wie viele Leute auf einmal wieder aus einem anderen Land kommen? Du schmeißt die einfach rein. Und ihren doppelten Pass wegschmeißen und schnell nach Hause fahren. Ja, das schon. Wo sie der Arm des Gesetzes nicht kriegen kann, um sie zu ziehen. Was glaubt ihr, wie stellen sich Politiker das vor? Wie soll denn so eine Krisensituation aussehen? Das ist alles völlig lächerlich. Umstandsuniform, fuck off. Ich meine, Oberst lässt sich gerne im Darkroom poppen. Was soll denn so eine Armee machen? Was willst du denn damit? Ja, es wird sich ganz schnell ändern. Also. Die sind ja nicht alles so. Einerseits ist es halt sehr lächerlich, aber viel bedenklicher finde ich, wenn es halt gerade auch in Fronteinsatzpositionen halt dazu gedrängt wird, so eine Quote einzuführen. ja, in der Versorgungsabteilung von der Bundeswehr oder in nachgerückten Stellen, die nicht direkt an der Frontlinie sind, ist es eine Sache, aber wenn halt da das mit der Quote total übertrieben wird, in den Fronteinheiten, dann ist es was anderes. Ja, dann. Ja, die brauchen auf jeden Fall. Entweder die Leute brauchen keine Gesetz oder alle müssen an die Front. Eins von beiden geht ja nur. Doch, das ist einfach mit Zwang, wird das dann schon laufen. Also ich meine, man muss sich doch nicht an irgendwelche rechtsstaatlichen Bedenken da irgendwie halten, wenn Krieg ist. Aber die Annalena ist doch und der Olaf, ja, und der Robert. Da wird die Gesellschaft gesagt, die Gesellschaft wird da schon für Sorge tragen. Und zum, wie bei Corona, zum in Fleischwurf fallen und sich durchmengen lassen, braucht man keine Befähigung. Das kriegt schon jeder hin. Also. Wir brauchen nicht keine Erziehung. Ja, und zur Belohnung, weil er alle so unartig war letztes Jahr, kommt jetzt noch Frau Hasselmann. Die ist nämlich getriggert worden von der Rede von Herrn Merz. Geil. Die habe ich mir gerade noch gewünscht. Ist mir schlecht. Allerdings nur Spaß. Dann als nächste wieder. Rednerin rufe ich auch die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Britta Hasselmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kiew ist von Berlin so weit entfernt wie Rom. Und ich glaube, auch das macht es aus, was das mit uns allen macht und mit den Menschen im Land. Es ist eine unfassbare Tragödie. Unsere Gedanken sind dort. Die Trauer schon jetzt über die Toten dieses sinnlosen Krieges ist groß. Bei den Familien, bei den Angehörigen, bei den Freundinnen und Freunden, bei den Menschen, die auf der Flucht sind, in großer Angst über ihre Zukunft und ihre Sicherheit. Wir alle wissen und können uns in die Lage versetzen, was es für uns alle heißen würde, was Menschen dort gerade durchleben. Und das macht die Tragik und die Dramatik aus, meine Damen und Herren. Ich bin fassungslos, wenn ich die Bilder sehe von zerstörten Wohnhäusern, von Menschen, die Können wir uns darauf einigen, diese pathetischen Sachen am Anfang von den Reden irgendwie wegzuschmeißen in Zukunft? Ich werde das nicht aushalten, dass wir das nächste Jahr hier irgendwie jedes Mal so ein Ding da hören, ey. Das ist so. Gestern hast du dich einen Scheißdreck dafür interessiert. Da wolltest du nur, dass Frauen irgendwie Männer sein können und Männer Frauen und irgendwie, dass Straßennamen geändert werden. Und irgendein Scheißdreck. Und jetzt kommst du hier mit sowas um die Ecke. Ich kann diese Heuchelei echt nicht mehr sehen. Ja, wirklich genau. Nicht mehr. Aber das sind doch ihre Argumente. Die sind das ja schon gewöhnt. Ne? Als hier soll irgendwie, das ist jetzt hier ein Debattenbeitrag und das ist halt nur, die Menschen leiden. Die Menschen leiden. Wir sind da. Unsere Ideologie ist da. Die Menschen leiden. Unsere Ideologie existiert. Die Menschen leiden. Nemi L. Hasselmann. Nee, danke. Nachbarn, wie hier am Brandenburger Tor suchen. Ja, bei Menschen, die Freunde haben, in Sorge sind um ihre Angehörigen in der Ukraine, die eigentlich alle etwas ganz Einfaches wollen. Etwas Selbstverständliches. Nämlich frei und selbstbestimmt zu leben. Wie wir alle. Ich frage mich wirklich jeden Tag, was täte ich? Wie ginge es mir? Wie ginge es meiner Familie, wenn ich sehe, dass junge Menschen sich bewaffnen lassen, weil sie denken, sie müssen jetzt auch als Bürgerinnen und Bürger des Landes der Ukraine ihr Land verteidigen und für Freiheit kämpfen? Und darum geht es, meine Damen und Herren, und nicht um Franz Josef Strauß. Verdammt nochmal, das ist doch völlig. Sie hat doch die Freiheit diskreditiert. Sie hat doch gesagt, dass Freiheit nur ins Feld geführt wird von Leuten, die nichts ändern wollen und solche Sachen. Sie hat doch Freiheit schlecht geredet und so weiter. Und jetzt ist das plötzlich wieder wichtig. Verdammte Axt, ey. Könnte ich aber ja, auch, dass die Leute müssen. Sich bewaffnen und sich drum kümmern und so. Das Prepper, oder wie? Gehören die zur Prepper-Szene? Warte. Wut, Entsetzen, Verzweiflung über diesen barbarischen, unmenschlichen Krieg und die Ungewissheit und die vielen Fragen. weil seit dem 24. Februar ist die Welt nicht mehr die gleiche. Und das spüren die Menschen im Land. Und das sage ich auch in Ihre Richtung, Herr Merz. Wie können Sie sich so lächerlich machen über Menschen, die an Lichterketten und Mahnwachen teilnehmen, wie auch heute wieder überall im Land? Es ist unser Privileg, hier zu sein in Deutschland, im Parlament und dort reden zu dürfen. Ja? Über diese Lage. Aber andere Menschen, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, haben vielleicht nur diese eine Ausdrucksform über ihre Verzweiflung, ihre Besorgnis und ihre Solidarität, Herr Botschafter, zur Ukraine. Und das ist vielleicht die Teilnahme an einer Lichterkette. Ich rate Ihnen, sagen Sie sowas nie wieder. Auch geil, ne? Ist das nicht geil? Ja. Ist das nicht super? Ja. Ich kann mich noch erinnern, vor nicht allzu langer Zeit, da war es noch schrecklich zu demonstrieren, irgendwelche Demonstrationen zu machen. Wie kann man es nur wagen? Das ist doch, das macht uns alles hier, wir werden alle sterben, die Leute sind ungesund und das nur, weil man so egoistisch ist, jetzt irgendwie zu meinen, die Freiheit wird eingeschränkt, aber ist das doch gar nicht, Freiheit wird überhaupt gar nicht eingeschränkt. Und wie kann man so und letzte Woche hast du noch gesagt, über diese Sache mit dem Gänserad, da soll auch keiner reden. Ne? Da sollte keiner reden dürfen. Ja, ist unser Privileg, hier zu stehen, aber da soll man natürlich auch das Maul halten, es sei denn, man hat halt die grüne Ansicht, dann geht es natürlich. Dann kann man sich auch an den Händen leben, wenn es einem was hilft, aber die bösen Leute sollen es natürlich nicht machen. Weil Gründe, Logik, Gründe sind das wahrscheinlich. Ritter Logik. Meine Damen und Herren, und die nehmen wir wahr. Die nehmen wir wahr als nationales Parlament, europäisch und im transatlantischen Bündnis. Ja, und viele Gewissheiten, die ich habe, die meine Fraktion hat, die alle demokratischen Kräfte in diesem Land haben, die sind vielleicht nicht mehr die Gewissheiten, die wir noch gestern oder vor dem 24. Februar. Und wir alle wissen, ja, aber man darf ja keine Debatten führen über Dinge, die uns nicht gefallen und so weiter und so fort. Da könnte man vielleicht eventuell auch mal was lernen, irgendwelche Gewissheiten eventuell hinterfragen, die man irgendwie hat oder so. Zum Beispiel in anderen Ländern gucken, was diese Selbstbestimmungsgesetze da für Blüten getragen haben. Zum Beispiel, wo wir das jetzt schon gerade hatten, das Beispiel. Solche Sachen, nee, da hält man sich die Ohren zu und sagt, la la la la, Menschenrechte, Menschenrechte, la la la la la la la la la. Es verlangt uns wirklich viel ab. Wir werden über vieles diskutieren müssen. Die Welt ist eine andere. Wir müssen über den Schutz und die Aufnahme von geflüchteten Menschen reden. Und zwar ohne Wenn und Aber. Denn auch das heißt Europa. Zusammenstehen für humanitäre Hilfe und den Schutz der Menschen. Das ist das, was wir ihnen entgegenbringen können. Ja, die Türen sind auf. Und Kupala und andere, da sind sie weit weg. Sie sind außerhalb dieses demokratischen Diskurses an dieser Stelle. Die Türen sind auf. Wie schützen wir jetzt die Ukrainer? Ja, okay, ich glaube, es reicht auch damit. Ich wollte nur zeigen, dass sie sich so... Das war nicht so unglaublich mit diesen Demonstrationen, dass das plötzlich unbedingt alles sein muss. Also, ein Zuschauer im Chat hat sich sehr oft die Frau Weidel gewünscht. Ja, also was der Zuschauer im Chat will, das ist für mich nicht unbedingt ausschlaggebend, aber wenn ihr jetzt die Frau Weidel wollt, dann spiele ich sie euch noch vor. Ich weiß nicht, also... Wenn es nicht 10 Minuten lang ist? Ja, ist bestimmt 10 Minuten lang. Können wir mal anspielen. Können wir reinhören in die 5. Die ersten Reden sind alle relativ lang, aber gut. Ja, würde mich das aber schon mal interessieren, wie die sich jetzt positionieren auch eins. Ja, ich meine auch mal eine andere Sache. Ich meine, gut, das war doch ein bisschen contrarian jetzt so. Sonst sagen ja an sich alle das Gleiche. Das war jetzt ja schon ein bisschen Debatte jetzt da. Auch wenn man dem nicht zustimmen muss. Aber so eine andere, etwas andere Position wäre auch erfrischend mal zu hören. Wenn nicht alles so total gleichgeschaltet ist. Ja, was wir uns vielleicht auf jeden Fall komplett sparen können, muss ich leider fairerweise sagen, ist Herr Lindner. Das war für mich aus meiner Sicht wieder alles nur Sophismus, was der davon sich gegeben hat. Und hat halt auch gemeint, nee, das ist die Schuldenbremse bleibt natürlich intakt. Ja, ist klar, Herr Lindner. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion spricht von der Tribüne Frau Dr. Alice Weidel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Russlands Angriffskrieg auf ein Nachbarland ist ein Rückruf in die raue Welt der Realpolitik. Das ukrainische Volk zahlt den Preis für den russischen Völkerrechtsbruch, für die Illusion der eigenen Führung und für die falschen Versprechungen des Westens. Es war ein verhängnisvoller Fehler, die Ukraine mit den unerfüllbaren Versprechen einer Mitgliedschaft in NATO und EU in eine aussichtslose Konfrontation und eine gefährliche Zerreißprobe zu locken. Klüger wäre es gewesen, auf Henry Kissinger zu hören, der schon 2014 richtig festgestellt hat, ich zitiere, um zu überleben und sich zu entwickeln, darf die Ukraine niemandes Vorposten sein. Zitat Ende. Dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine rote Linie darstellt, deren Überschreiten Russland nicht hinnehmen würde, wie die vorangegangenen NATO-Osterweiterungsrunden, liegt seit fast zwei Jahrzehnten klar auf dem Tisch. Unzählige Gelegenheiten wurden seither versäumt, einen Status gesicherter Neutralität für die Ukraine auszuhandeln, der den Sicherheitsinteressen aller Rechnung getragen und der Ukraine ermöglicht hätte, vom Zankapfel zu einer Brücke zwischen Ost und West zu werden. Ich find's schon stattdessen ein bisschen, haben die Hardliner gefangen in einer... Ich finde es schon ein bisschen grotesk, von ihr Kissinger zu zitieren. Ne? Also wenn man, wie du hast ja eben bei Hitchens schon darauf hingewiesen, und wenn man weiß, dass der Putsch in Chile beteiligt war, und an diversen Geheimdienstoperationen, um oppositionelle Kräfte in Südamerika auch mit Gewalt klein zu halten, ist das vielleicht nicht der richtige Pate für eine Rede zu so einem Thema. Ja, das stimmt. Oder wenn die EU mal wieder kriegt, der Ukraine da den, wie soll man sagen, Mundwässrig gemacht hat oder einen Beitritt nahegelegt hat, dann ist das wird auch ein bisschen falsch gewesen. Also finde ich zumindest auch. Aber ob das gleich so militärisch so beantwortet werden muss, ist natürlich was anderes. Denke ich eher auch nicht. Nee, ich sag ja, also wie gesagt, also ich will niemanden von irgendwelchen Dingen freisprechen, aber den Krieg hat halt eine Person oder eine Partei angefangen. Ja, das hat sie jetzt aber auch so gemacht. Nach völlig überkommenen Logik des Kalten Krieges, starr an der Beitrittsperspektive für die Ukraine festgehalten und dabei überheblich Russland den Großmachtstatus abgesprochen. Das ist das historische Versagen des Westens. Die Kränkung Russlands. Es ändert nichts an der Verwerflichkeit des russischen Einmarschs. Aber das Verständnis aller Ursachen ist Voraussetzung für die Suche nach Lösungen. Deutschland hat in seinem gegenwärtigen Zustand nichts aufzubieten, um den Worten auch Taten folgen zu lassen. Sanktionen, die den eigenen Bürgern mit dem Wie war das gerade, wenn man muss den Ursprung kennen, um was dagegen tun zu können? Das ist völliger Quatsch. Einfach. Natürlich kann ich Gegenmaßnahmen auch gegen Symptome ergreifen und kann versuchen, Dinge einzudämmen. Man muss nicht die Ursache kennen. Das ist einfach rhetorischer Unsinn. Klingt gut, aber falsch. Mehr Schaden zufügen als denen, die damit gemeint sind, werden dem Krieg in der Ukraine kein Ende setzen können. Sie sind letztendlich Alibi- und Sanktionspolitik sowie das Anstrahlen des Brandenburger Tores in den ukrainischen Nationalfarben. Die gescheiterte Energiewende, sehr geehrte Damen und Herren, hat uns in eine fatale, einseitige Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen geführt. Da hat sie recht. Ja, und das wollte ich nochmal sagen. Der Scholz hat in seiner Rede gesagt, dass man sich jetzt nicht weiter abhängig machen lassen will. Aber er hat auch nicht gesagt, wie. Also er hat nur gesagt, so ja, wir müssen jetzt eigenständig werden mit unserer Energie, Punkt. Er hat doch irgendwas, aber er hat doch wohl auch Flüssiggas. Ah ja, genau, Flüssiggas hat er gesagt. Aber wir machen uns also von dem anderen großen Block abhängig. Ich bin lieber von den USA abhängig als von Putin, auf jeden Fall. Aber Aber jetzt so zu tun, als wäre das ein Befreiungsschlag, dass wir Flüssiggasterminals bauen, damit uns jemand anders das Gas bringt, was deutlich teurer ist. Auch, ja, und vor allen Dingen, was ja auch nicht CO2-neutral hier zu uns rübergeschleppt werden kann. Das hat ja, glaube ich, der Ben Brechtgen auch auf Twitter gesagt, dass dann jetzt die Grünen das feiern, wenn wir irgendwie mit einem schwerölbetriebenen Kahn hier alle Nase lang irgendwie das Flüssiggas von der anderen Seite der Weltkugel irgendwie hier rüberschippern. Ne? Also. So ein leidiges Thema. Nur einfach nur eine Zahl in den Raum geworfen. Wir brauchen eine Reservekapazität von 30 Megawatt an Gas. Das sind Gaskraftwerke, die sind jederzeit bereit hochzufahren innerhalb von 30 Minuten ungefähr. Die stehen einfach nur rum, werden nicht benutzt. Davon werden benutzt 3 bis 6 von 30 durchschnittlich. Die stehen einfach nur rum als Reserve. Aber die müssen da sein, weil wir unsere erneuerbare Wind und Strom und Biogas und Biomasse Sachen haben, die sehr stark fluktuieren im Netz. Und deswegen ist der Hinweis mit dem Erneuerbaren Energiegesetz meiner Meinung nach auch gerechtfertigt. Hat uns in die Abhängigkeit getrieben. Von Steinkohle und Gas. Die kurzfristig, wenn überhaupt, nur zu astronomischen Kosten gelöst werden kann. Wer erklärt, wir seien bereit, dafür auch einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen, muss auch sagen, es ist die Bevölkerung, die diesen Preis zu zahlen hat. Es hat im Übrigen auch Gründe, dass die USA nicht daran denken, auf ihre beträchtlichen Ölimporte aus Russland zu verzichten. Sicherheitspolitisch ist Deutschland ebenfalls ein Leichtgewicht geworden. Die Bundeswehr steht blank da, gesteht sogar der Inspektor des Heeres in selten gewordener Offenheit ein. Eine heruntergewirtschaftete Armee und eine marginalisierte Rüstungsindustrie, das ist das Erbe von 16 Jahren Angela Merkel, Herr Merz. Eine marginalisierte Rüstungsindustrie. Ich dachte, wir verkaufen immer so viel schlimme Waffen überall hin. Könnt ihr euch für eins entscheiden? Das ist eine sehr seltsame Wortwahl. Die Rüstungsindustrie floriert. Das Problem sind ja die Ausschreibungsverfahren eher von der Bundeswehr, dass es alles viel teurer eingekauft wird, als nötig ist. Jetzt und dass tatsächlich gar nicht so viel von der deutschen Rüstungsindustrie gekauft wird, sondern eher aus dem Ausland. Und naja, okay. Seltsame Wortwahl. Jetzt ist hier, vielleicht müssen wir uns Pronomen für die Rüstungsindustrie ausdenken, wenn die jetzt marginalisiert sind. Mama Quattro Dingsbums fragen. Sesam. Sesam oder Peng Bum. Ich frage mich echt, was marginalisiert heißen soll. Wenn wir uns wirtschaftlich und militärisch das Rückgrat brechen und uns statt mit realen Problemen, mit Gender-Gaga und ideologischen Experimenten dort beschäftigen, das ist grober Unfug. Was denn? Wir für den vernünftigsten Satz in ihrer ganzen Rede klatschen so wenig Leute? Verdammt. Passt das da noch hin? Hört das da noch hin? Ja gut, aber ich finde, also es ist halt ein Symptom dafür, was wir für Politik machen seit zig Jahren. Ja, insofern, wir reden über, dass die Verteidigung, das war ja dieses Jahr erst, wie gesagt, ne, das ist ja noch nicht lange her, das war in diesem Jahr und das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Da haben wir schon Reden hier gehabt über, warum gibt es nicht genug weibliche Generäle. Ne? Hm. Und die bringen das selber klar, die nennen das dann nicht Gender und die reden da jetzt auch nicht von Trans im Zusammenhang mit der Bundeswehr, aber sie beschweren sich halt eben, also sie wollen feministische Außenpolitik, Frauen. Wenn es hart auf hart kommt, spielt es keine Rolle mehr. Ja, das ist klar, aber ich meine, das ist ja angebracht, dann zu sagen, dass es ideologisch ist und dass es da mit Geschlechterkrams, also die bringen das, die haben sich ja selber dazu entschieden, im Bereich Verteidigungspolitik die ganze Zeit nur noch von Frauen zu reden. Hm. Und da reden ja auch fast nur noch Frauen, wenn diese Tagesordnungspunkte da aufgerufen werden. Das ist ja auch neu. Ne? Und das ist dann auch wieder so ein Ding, ja, bringen die neuen Perspektiven rein und dass ja alle jetzt meinen halt, dass die ja sowieso besser und vernünftiger sind und so. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wieder von hier der Janice Fiammingo über die erste Welle Feministen. Die behandelt die ja gerade so ein bisschen intensiver. Und die haben da bei ihren ersten Kongressen ja knallhart behauptet, dass wenn die Frauen erstmal das Wahlrecht haben, dann dann entscheiden die ja erstmal, ob überhaupt Kriege überhaupt notwendig sind und solche Sachen, ne? Und das war noch vor dem Ersten Weltkrieg, dass sie das da irgendwie gemeint haben. Und es ist leider bis heute nie Realität geworden, ne? Und das ist leider nicht so, dass das Wesen der Frauen dazu führt, dass wir uns alle nur vertragen und in den Arm halten und gut sind. Ja, da kriegen wir ja gleich auch noch einen Artikel zu, nehme ich an, vom Spiegel. Ein Gastkommentar. Aber ja, also allein zu verkennen, dass halt hinter jedem Mann, der einen Krieg führt, auch eine Frau steht, die sagt, ich hätte gerne die Juwelen von der Prinzessin da drüben aus der Burg oder was auch immer, dass auch Frauen von Kriegen profitieren. Ja? Also das wird immer schön unter den Tisch geschoben, so, dass Frauen natürlich sich irgendwie, dass Frauen ja auch danach ihre Partner aussuchen, ob die körperlich fit sind, ob sie beschützen können, etc. pp. Dass das vielleicht alles Mechanismen sind, die mit in diese Sache reinspielen, das wird vollkommen ignoriert. Da wird dann einfach gesagt, ja, die Männer machen den Krieg, weil die Männer müssen halt dahin und sich dann totschießen lassen. Aber dass da kein Druck, also dass da historisch auch nie Druck auf die Heerführer ausgeübt worden ist oder auf die Diktatoren, die Kaiser, die Könige von Frauen. Das, wer sowas glaubt, muss halt wirklich komplett realitätsfern sein. Wir brauchen Energiepolitik, die den Fokus auf Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit legt. Der Schlüssel dazu sind weder noch mehr Windräder noch Flüssiggas aus den USA, sondern der Wiedereinstieg in die friedliche Nutzung der Kernenergie, wie denn auch sonst. Wir brauchen eine Bundeswehr, die die Fähigkeit zur Landesverteidigung zurückgewinnt. Das erfordert nicht allein mehr Geld, sondern vor allem eine strategische Wende, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir brauchen geopolitische Nüchternheit statt feministischer Außenpolitik. Haltung und schöne Worte sind kein Ersatz für Realpolitik. Und auch nach diesem Krieg werden wir mit Russland immer noch auf einem Kontinent leben. Die Herausforderung, eine europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die das Ost-West-Blockdenken überwindet, ist nicht vom Tisch, aber sie ist schwieriger geworden. Deutschland kann und sollte hier eine wichtige Rolle als ehrlicher Makler spielen. Voraussetzung ist, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen und verlorenes Vertrauen, Souveränität und Handlungsfreiheit wieder aufbauen und uns bloß nicht unreflektiert in einen Krieg hineinziehen lassen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich. Halt komisch, dass die AfD dieses Pro-Russland-Lied singt. Die wollen doch sonst immer auf Freiheit und solche Sachen. Ja, in diesem Fall, da sind halt jede Menge Russlanddeutsche in der AfD drin. Ne? Also der Kubicki hat diesmal den Peter Bistron sogar Piotr Bistron ausgesprochen oder so ähnlich. Also hat sich ja richtig Mühe. Ich finde, weißt du, was ich total Uncanny Valley finde, dass diese Bärbel Bas hier auf dem Foto aussieht, als wäre sie irgendwie die Schwester von Franziska Giffey. Auch dieser komische Blick, dieses, ich krieg Flashbacks. Unangenehm. Die war übrigens auch anwesend, die Frau Giffey. Habe ich da eben gesehen. Die haben ja irgendwer hat vorhin schon im Chat das gute Bundeswehrgesetz vorgeschlagen. Wäre auch ein guter Streamtitel für heute gewesen. Ja, aber wäre nicht so schlecht gewesen, was die Weile jetzt gesagt hat. Kann man uns auch anhören. Naja, bis auf. Ja, naja, also sie hat in einem Nebensatz halt auch Russland verurteilt, okay. Ja, aber einiges fand ich schon auch sehr auf Konfrontation gebürstet, aber soll sie mal. Ja, hier habe ich eine Webseite, die ich euch als schöne Ressource vorstellen wollte. Hier seht ihr eine Karte mit den aktuellen Frontbewegungen und aggregierten Nachrichtenmeldungen von verschiedenen Social-Media-Webseiten und Nachrichten-Webseiten. In verschiedenen detaillierten Auflösungen kann man sich das hier noch einstellen. Das ist jetzt einfach nur generell, dass man eine Idee hat, wo gibt es Truppenbewegungen, wo sind kriegerische Aktivitäten und ja, wir haben es ja schon öfters gesagt, ich denke mal, die Vehemenz hat alle überrascht, die da jetzt stattfindet, dass auch an so vielen verschiedenen Fronten gekämpft wird. Einen sehr interessanten Fall oder einen seltsamen Fakt an der ganzen Thematik finde ich, ist Moldau. Moldau gilt ja im Endeffekt als Pseudo-Staat, als Marionettenstaat von Russland, von Putins Gnaden und so weiter und so fort. Interessant zu sehen ist, dass Moldau sich jetzt in diesem Konflikt auf Seiten der Ukraine geschlagen hat, zumindest diplomatisch, und dass die russischen Militäreinheiten, die in Moldau stationiert sind, deswegen auch nicht von dieser Seite in die Ukraine angreifen, was wahrscheinlich geplant war ursprünglich. Im Gegensatz natürlich zu Weißrussland, das ja vollumfänglich als Waffenplattform für die russischen Truppen zur Ukraine dient. Ja, ursprünglich geht der ganze Konflikt ja auf die Ostseite zurück und natürlich auf die Krim. Allerdings ist die Krim ja schon fast Nachrichten von gestern. Aber die Ostrepubliken sind ja jetzt seit 8 Jahren eigenständig und unabhängig von der Ukraine. Da hat sich auch ein innerukrainischer Konflikt zwischen diesen Gruppen gebildet, der einfach sehr schwer zu heilen ist. Es herrscht sehr starke Feindseligkeit der Ostukrainer in diesen neuen Republiken gegenüber den Zentralukrainern und gegenseitig auch. Und das ist ja der Kern dieses ganzen Konfliktes. Und es war eigentlich klar, dass Russland versuchen würde, zumindest diese Region zu stabilisieren, weil da ja seit 8 Jahren die ganze Zeit kriegerische Aktivitäten stattfinden. Ja, es gab, glaube ich, keinen Waffenstillstand, der länger als eine Woche gehalten hat, wo nicht geschossen wurde, halt auch mit Artillerie und so weiter und so fort. Und das ist ja halt auch ein Punkt gewesen, an der Stelle hätte man viel stärker eingreifen müssen mit internationalen Truppen, die Kriegsparteien voneinander fernhalten oder was auch immer. Und weil das nicht passiert ist, ist die ganze Sache einfach so eskaliert. Das ist überhaupt gar keine Rechtfertigung für die Vehemenz, wie jetzt wirklich von allen Seiten die Ukraine angegriffen wird, auch in Teilen des Landes, die mit dem eigentlichen Konflikt ja nicht unbedingt was zu tun haben. Will ich gar nicht rechtfertigen, aber man muss trotzdem immer gucken, was ist der Ursprung des Konfliktes. Und diese Webseite einfach eine schöne Ressource, um euch auf dem Laufenden zu halten, was da gerade die Truppenbewegungen sind. Und es sind ja keine schönen Nachrichten, deswegen ist es vielleicht keine schöne Ressource, aber eine gute Ressource, um mal schnell einen Überblick zu verschaffen. Ja. liveuamap.com. Ich sag die URL nochmal. Und das ist auch, so wie ich gesehen habe, werden die Nachrichten da auch nicht unbedingt nach irgendwelchen Präferenzen gefiltert, sondern einfach alles, was faktenbasiert und nachvollziehbar ist, wird da reingenommen. So. Ja, sieht so noch ein bisschen an der Aufrechnung so klein-kleinmäßig aus, aber ja, okay. Ich meine, das war klar, dass das jemand macht oder so. Ja, hier haben wir einen Kommentar dazu, nämlich zu den Sanktionen, die der Westen dann jetzt verhängen möchte. Und der Herr Borowski meint, also von NTV, der meint, dass wir uns mit den Sanktionen eine Tasche lügen, weil wir Putin weiter finanzieren würden. Nämlich über ja die ungebremste Abnahme von Öl und Gas. Ne? Die haben bei den Sanktionen wohl vor allen Dingen die Energie schlicht und einfach ausgeklammert. Und ja, beschränken sich dann auf alles andere. Und alles andere tut aber nicht so richtig weh, ne? Das ist ein bisschen der Punkt. Ja, und der, wie gesagt, der Borowski bezeichnet das als in der Tasche Lüge und irgendwie hat er damit auch nicht ganz unrecht. Ich weiß nicht, das Handelsvolumen mit Russland ist gar nicht so groß, jedenfalls das Deutsche. Also ob das wirklich wehtut den Russen. Boah, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ist schon signifikant. Okay, ja, aber ohne Energie ist es eben deutlich weniger signifikant, sagen wir so. Also in dem Artikel, den hatte ich mir auch im Vorfeld angeguckt, da geht es ja darum, wir haben langfristige Lieferverträge für Öl und Erdgas und auch die Pipelines, die Gas von Russland durch die Ukraine nach Europa und weiter transferieren, die laufen weiter. Es ist jetzt nicht so, dass Russland kein Gas und Öl mehr durch die Pipelines schickt und es ist auch nicht so, dass die Ukraine das aufhält, das läuft einfach weiter. Das sind ja langfristige Lieferverträge, wo teilweise das Geld schon bezahlt wurde oder wo es irgendwelche Refinanzierungsvorgänge im Hintergrund gibt, weil sehr viel kreditfinanziert ist oder andere Sachen. Ja, wenn beispielsweise ein deutsches Unternehmen um ein russisches Unternehmen zu bezahlen, in Russland einen Kredit aufgenommen hat, dann ist das natürlich, ne, das russische Unternehmen bekommt dann sein Geld hat sein Geld schon bekommen oder bekommt das Geld von der Bank. Und die Frage ist dann, bekommt die Bank das Geld von der Deutschen Bank zurück, in dem Beispiel jetzt. Und das muss man, wenn es um diese SWIFT-Sanktionen geht, einfach sehen. Was ist SWIFT? SWIFT ist im Endeffekt ein Nachrichtensystem im Finanzsystem. Es ist kein Clearing-System, es ist kein Settlement-System. Es ist im Endeffekt eine Plattform, über die Zahlungsabwicklungen ablaufen können, aber es ist nur eine Plattform von verschiedenen. Es ist für bestimmte Sachen im Interbankenverkehr sehr wichtig, aber es ist nicht das einzige System. Seit mehreren Jahren sind schon sehr viele Banken in Russland sanktioniert und können SWIFT nicht benutzen. Wenn gesagt wird, Russland darf SWIFT nicht mehr benutzen, heißt das im Endeffekt, es gibt eine Liste von russischen Banken, die dieses System nicht mehr benutzen dürfen. Es gibt aber weiterhin Banken, die dieses System benutzen dürfen, die beispielsweise auch Öl- und Gasgeschäfte abwickeln, wenn da doch direkte Geldtransfers zwischen den Banken ablaufen. Es läuft ja im Endeffekt so, dass die Banken gegenseitig Konten bei sich gegenseitig haben und die belasten und entlasten. So läuft ja der Zahlungsverkehr im Interbankenmarkt ab. Das läuft nicht unbedingt über SWIFT ab. Ja, auch in Europa, wenn wir über SEPA eine Überweisung machen, kann das über das SWIFT-Net, das was eine Servicedienstleistung von denen ist, laufen, aber es gibt auch andere Systeme. Also es ist mehr so erschwert. Sanktionen theoretisch, ich habe ja gesagt, wenn das wirklich komplett umgesetzt wäre, wäre es eine finanzielle Kriegserklärung ohnegleichen. Aber es wird nicht so umgesetzt und mittlerweile haben wir die Situation, dass Russland mit China zusammen ein supranationales Zahlungsverkehrssystem schon aufgebaut hat für Rohstoffhandel und weitere Sachen, dass diese ganzen SWIFT-Sanktionen verpuffen. Vor ein paar Jahren wäre es sehr viel relevanter gewesen. Das wollte ich nur zu SWIFT noch sagen. Kurzer Rant meinerseits, weil das ist, kenne ich mich gut mit aus und wie das dargestellt wird. Ja, auch ganz interessante Zahlen hier. Also da steht ja das Handelsvolumen von 59,8 Milliarden in 2021 und das ist ja inklusive wohl der 60% Erdöl und Erdgas, das heißt irgendwie noch 20, 25 Milliarden oder was, denen man da Druck ausüben kann. Weiß ich nicht, ob den Russen das wirklich wehtut. Ne? Keine Ahnung, ob sie das vielleicht substituieren können, je nachdem, um was da geht. Also irgendwelche Maschinen oder so, die kann man schon mal vermissen. Ne? Ja, also gut, reden wir über Deutschland und Russland. Was handeln wir mit Russland? Wir kaufen Erdöl und Erdgas von Russland und zwar 50% von dem, was wir verbrauchen. 50% von dem, was wir verbrauchen, kommt nur aus Russland an Öl und Gas. Gas, ein bisschen mehr als Öl, aber beides zusammengenommen. 50% von dem, was wir benutzen. Dann sehr viele Metalle, die weiterverarbeitet werden, Mineralien, Kökereierzeugnisse und mehr als die Hälfte der Kohle, die wir verfeuern, kommt auch aus Russland. Und wir verkaufen denen Maschinen, Autos und chemische Produkte. Und sehr interessant sind die wechselseitigen Firmenverflechtungen. Es gibt 160 russisch geführte Unternehmen in Deutschland, die ja auch von Sanktionen betroffen werden können. Noch nicht alle sind mit 31 Milliarden Umsatz. Und wir haben wechselseitig 472 Unternehmen in Russland, die Deutschen gehören, mit rund 40 Milliarden Euro Umsatz. So, also Russland könnte ja quasi diese Unternehmen auch sanktionieren. So gesehen, aus deutscher Sicht sind wir extrem abhängig von Ölimporten von Russland, Gasimporten von Russland und wir haben wechselseitige Unternehmensbeteiligungen, dass uns Sanktionen, die wir gegen Russland verhängen würden, auf dem Sektor genauso hart treffen, fast in gleicher Höhe. Ne, 35 Milliarden gegen 40 Milliarden. Ne? Ja gut, der Scholz hat ja gesagt, wir machen also es jetzt rein abhängig. Wirtschaftlich hat Deutschland sehr, sehr, sehr, sehr wenige Interessen, Sanktionen gegen Russland durchzusetzen. Ja, und dann wird man schnell zum zahnlosen Tiger, ne? Sozusagen. Was soll ich jetzt groß aufrüsten, wenn ich doch eh ein zahnloser Tiger bleiben werde auch, ne? Also das sind ja alles ein bisschen solche Fragen, die jetzt noch im Raum stehen und die vielleicht in der Zeit beantwortet werden. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ja, im Zuge der Ukraine-Krise werden sehr viele Kooperationen mit Russland überdacht. Aber Russland kann ja auch die gleichen Sachen von ihrer Seite aus machen. Und Russland hat jetzt im Endeffekt die Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur, aufgekündigt, was alle Starts von Kourou, also in Südamerika angeht. Einerseits stand es gerade zur Debatte, ob es überhaupt verlängert werden sollte. Aber es waren noch einige Starts im Jahr 2023 geplant. Jegliches Personal wurde jetzt bereits schon abgezogen. Also das wurde relativ rasch umgesetzt von russischer Seite aus. Und im Endeffekt gefährdet das einige Missionen, die die Satellitenausbringung betreffen. Es hat jetzt nicht direkt was mit der internationalen Raumstation zu tun. Allerdings ist das halt auch ein Punkt, dass Russland sagen kann, okay, wir machen jetzt halt auch keine Kooperation mehr von russischen Weltraumhäfen, was die ISS angeht. Da ziehen wir uns von der internationalen Kooperation zurück. Was einfach sehr, sehr, sehr traurig ist und sehr schade für die Wissenschaft, wenn das passieren würde. Das hier würde ich eher unter dem Punkt sehen, da sowieso verhandelt wird, okay, wie soll es nach dem Jahr 2025 überhaupt weitergehen von Kourou? Sollen wir überhaupt noch zusammenarbeiten oder sollen wir andere Raketentypen starten lassen? Ist es vielleicht auch nur Ausnutzen der derzeitigen Situation, um vielleicht bis 2023, wenn die nächsten geplanten Starts anstehen, ein besseres Verhandlungsergebnis für die Zukunft zu erreichen. Bin ich mal gespannt. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich diese ganzen Russland-Ukraine-Konflikt einschätzen soll. Hat natürlich sehr starkes Potenzial, dass internationale Kooperation sehr stark zusammenbricht, dass eben auch die Sachen, die ich jetzt schon genannt habe, die Lieferungen, die weiterhin durchgeführt werden, die wirtschaftlichen Lieferungen von wichtigen Rohstoffen, wichtige Servicedienstleistungen wie Astronauten zur ISS zu bringen, wenn diese Sachen de facto nicht mehr stattfinden sollen, wie gesagt, das, die ganze Sanktionsrhetorik ist meiner Meinung nach, was diese Sektoren angeht, reine heiße Luft, de facto. Wenn sich das ändern soll, dann sehe ich schwarz. Aber da das einfach alles noch immer Business as usual ist in diesen Bereichen, habe ich halt Hoffnung, dass es nicht total aus dem Ruder läuft mit der Ukraine. Ja, dass die Russen halt gewisse Gebietseroberungen machen werden und sich dann wieder zurückziehen oder wie auch immer das gespielt werden wird. Dass es nicht international eskaliert. Hoffe ich für uns alle. Ich glaube, sind wir dann damit fertig mit dem Russland-Thema oder kommt noch was? I hope the Russians love their children too. What, Romeo? Ja, genau. Wir sind immer noch bei der Ukraine, aber jetzt geht's endlich mal Butter bei die Fische um die wichtigen Leute. Jetzt kommen die richtig wichtigen, milfigen Themen. Viele Betroffene nehmen sich gerade zurück, weil sie keinesfalls flüchtenden UkrainerInnen schaden wollen, dass diesen Menschen dringend geholfen wird. Dennoch leiden viele Betroffene darunter, dass die Anteilnahme jetzt so groß ist, da es weiße europäische Flüchtende sind. Es führt ihnen nämlich sehr ungeschönt auf, dass es Flüchtende zweier Klassen gibt, die, mit denen man sich in Europa identifizieren kann und die, deren Leben Europa egal ist, weil man sich nicht mit ihnen identifizieren kann. Deswegen haben wir auch nie Leute aufgenommen. Ne? Deswegen haben wir immer dafür gesorgt, dass wir schön sortieren. Bloß, du musst vor so einen Scanner treten, dann gucken die, wie hell deine Haut ist und dann darfst du nach Europa. Ne, Quattrummel? Das ist keine Kritik an der Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den UkrainerInnen. Es ist eine Kritik an der mangelnden Hilfsbereitschaft und Solidarität für nicht-weiße, nicht-europäische Geflüchtete. Ergänzung, es hätte auch christliche, weiße, europäische Geflüchtete heißen müssen, um Jüdinnen, Sternchen, Juden nicht auszuschließen. Außerdem betrifft oben genanntes auch Menschen mit Behinderung, Ehen und Flüchtende der LGBTIQ-Sternchen-Community. Wichtig, richtig und wichtig. Da platzt mir der Kopf. Selbst ein Krieg in Europa schafft diese Frau noch auf sich selber zu beziehen und auf ihr Geschäftsmodell Antirassismus. Und dass sie sich das nicht selber erklären kann, warum das so mal vielleicht so ist, dass Europäer lieber Europäern helfen, dass es vielleicht auch mit Erfahrungswerten zu tun hat. Oder einfach mit Tribalismus oder einfach mit Evolution. Ja, wo man sehr genau nachlesen kann, dass das halt schon Kinder am ehesten auf Leute der eigenen Hautfarbe positiv reagieren. Ja, naja. Also eigentlich ist es ja schon mal ganz stupide halt so, dass wir einen ganz klaren Unterschied machen zwischen europäischen und nicht-europäischen Geflüchteten, weil die einen natürlich unsere Nachbarn sind und die anderen andere Nachbarn haben und man ja eigentlich normalerweise davon ausgeht, dass eine Flucht bedeutet, ich fliehe dahin, wo es sicher ist, in den nächstbesten Ort, wo es sicher ist und nicht um die halbe Welt oder auf einen anderen Kontinent oder so. Und das ist nur jetzt in der jüngsten Zeit von diesen Leuten, dass sie halt meinen so, ja, alles eine Welt und macht doch keinen Unterschied. Und ach ja, übrigens, wenn die Leute einfach nur ein besseres Leben haben wollen, dann flüchten die ja quasi auch vom schlechten Leben. Und warum sollen die da nicht zu den Europäern flüchten, die ja auch nur davon leben, dass sie alle ausbeuten und was weiß ich nicht was, dann sollen die da jetzt mal bisschen was von ihren Privilegien und ihrem Reichtum mal abtreten oder so. Das ist ja die Logik dahinter. Aber wir haben halt ganz klare Regelungen und die besagen nun mal, dass wir jetzt so pauschal erstmal nur unseren Nachbarn helfen und allen anderen Leuten, da überlegen wir uns das erstmal. Und das ist ein Unterschied, den wir halt ziehen, der einfach nur sinnvoll ist. Da braucht man noch nicht mal irgendwie rumpsychologisieren oder so. Da geht es jetzt nur um das reine, nackte Überleben von den Leuten und dass sie halt dahin flüchten, wo sie am schnellsten in Sicherheit kommen. So ist es gedacht. Wesen immer. Ja, ich bin einfach anhand des zur Schau gestellten Narzissmus. Ja, hier haben wir eine Feminaktivistin aus der Ukraine, die über den Krieg schreibt. Putin vergewaltigt die Ukraine. Die Ukraine soll den Missbrauch hinnehmen. Das war schon lange Putins Plan. Nun liegt es an den Frauen, den Krieg zu gewinnen. Ja, ich glaube, auch in der Ukraine werden weiterhin erstmal die Männer an die Front geschickt. Wenn ich das genau gehört habe, gibt es eine Generalmobilmachung für alle Leute zwischen 18 und 60. Nee, alle Männer, da war von Frauen keine Rede. Ja. Im Gegenteil, wir haben Bilder gesehen von Männern, die ihre Frauen zur Grenze bringen. Auch der Genderaufschrei blieb aus. Und dann wieder umdrehen, um halt ihr Land zu verteidigen. Und ja, sie stellt Putin halt als den Vergewaltiger dar, der irgendwie der Ukraine sagt, ja, ob du jetzt willst oder nicht, es ist deine Pflicht, Baby, und so. Also es wird schon wieder sehr so dieses, wir müssen das, was ich vorhin schon kritisiert habe, wir müssen irgendwie den Krieg auf ein Geschlecht beschränken. Wo war denn dieser Absatz da? Das war der letzte, genau. Heute führt die Ukraine den Krieg ganz allein. Sie kämpft für die Werte, die Europa verteidigen sollte, deren Bedeutung es aber vergessen hat. Die Ukrainer kämpfen darum, die letzte Nation zu sein, die starke europäische Bestrebungen hat. Das ist eine junge Generation von Ukrainern und sie wird diese Gewalt nicht verzeihen und auch die Feigheit nicht vergessen, die ihnen diesen Krieg eingebracht hat. Wir werden unsere Töchter und Söhne lehren, dass es nur hilft, mutig gegen das Böse aufzustehen und trotz hoher Einsätze das Gute zu verteidigen. Nur das kann Frieden garantieren. Wenn Männer Kriege führen, liegt es somit an den Frauen, sie zu gewinnen. Ja, ich kann dir sagen, das geht daneben, weil genau das haben wir nach 45 Jahren auch versucht, zu sagen, okay, Leute, guckt euch das bitte an und macht das nie wieder und passt auch auf, dass das andere Leute nicht wieder machen. So gewinnt man keinen Krieg, ob Mann oder Frau, weil das ist halt den Kindern von dem Aggressor in dem Fall egal, wenn er die weit genug aufgepeitscht hat. Und es liegt an den Frauen, die Kriege zu gewinnen. Warum muss man jedes Thema auf diesen Konflikt runterbrechen? Wäre es nicht sinnvoll, in dem Moment irgendwie zu versuchen, eine gemeinsame Anstrengung zu unternehmen, den Frieden zu erhalten oder wieder Frieden herzustellen? Tja, ist auch irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz oder so. Das ist ja nicht so wirklich relevant, ne? Ja, aber man muss es halt wie Quattro Milf eben Oh ja. Shit, jetzt habe ich es gesagt. Quattro Muff, genau. Genau, wird hier halt auch einfach, es wird dieses Ukraine-Ding wird genommen, um daran den Popanz hochzuziehen, den man immer hochzieht. Egal an welchem Thema. Und das kotzt mich gerade besonders an, weil wir es hier halt nicht mit dem Thema zu tun haben. Ja, eben. Das ist auch keine Pillepalle. Und dann könnte man einfach mal solche Dinge vielleicht für einen Moment wenigstens einstellen und sagen, wir müssen jetzt, egal, ob du glaubst, dass ich toxisch bin oder nicht, wir müssen trotzdem irgendwie sehen, dass wir zusammenarbeiten. Das sind Luxusdiskussionen. Naja. Die Sicherheitskonferenz. Sicherheitskonferenz, so mail. Ach so, ich sehe den Titel gar nicht. Ja, ich glaube, das hatte ich eingereicht. Ist auch so ein Meinungsstück, wo der Schreiber meinte, dass wir doch jetzt langsam mal genug Frauen gezählt hätten auf Fotos oder so. Das ist der Titel, meine ich, gewesen. Und damit hat er ja auch ganz recht. Es zählt, wie wir auch gerade schon gesagt haben, eigentlich jetzt mal langsam was anderes. Man kann mal in sich gehen und die Sache irgendwie mit, soll man sagen, mit nach vernünftigen Kriterien bewerten. Und super, das Bild hatte ich ja nicht gesehen. Ja, genau, der hat ja noch ganz interessante Beispiele, zum Beispiel über Rüstungsfirmen, die ja sich irgendwelche Pride-Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter irgendwie machen, und das hat hier jemanden dazu veranlasst, hier so ein Flugzeug mit Black Lives Matter, Yes, We Can und Regenbogenfahne und unten rausfallen Bomben irgendwie zu basteln. Jo. Und das ist ja auch so. Also ich finde, es erinnert mich frappierend an Männer benutzen ihre Genitalien als Waffen. Wisst ihr noch, diesen Gamergate-Cartoon mit dem Bomber, der Penisse abgeworfen hat? Ja, was ich neulich erst mit den Waffen, mit den Kanonenrohren. Ja, also ja, hatten wir letzte Woche erst. Wer das nochmal nachhören will, kann ich sehr empfehlen. Es ist selten, dass ich über mich selber grinsen muss, wenn ich nachher nochmal was anhöre. Aber dabei war es echt, musste ich lachen. Ja. Wer nur noch Identitätsgruppen sieht, wird... Ach, das ist immer noch die Sicherheitskonferenz. Wer hat das geschrieben? Ich meine, ist ja relativ zahmer Artikel beim Querlesen. Wow. Ach, hier sind die phallischen Kanonenohre auch drin, okay. Keine Ahnung, ich sehe keinen Namen. Steht zwar Meinung drüber, aber irgendwie... Henrik M. Broder. Ach so, okay. Ach, kann man der was... Okay. Da hätte ich aber ein bisschen mehr Werf, ein bisschen mehr Aufhauen erwartet. Und das fand ich in diesem Zusammenhang einfach. Das ist unser Querbeauftragter. Der hat hier sein Feuer, er wird jetzt so Warhawk. Ich war in den letzten Jahren immer felsenfest gegen eine Erhöhung der Wehrausgaben. Hashtag NATO. Diese Position halte ich aber angesichts der aktuellen Lage für nicht behaltbar. Es regnet bald. Ja. Wenn das einzige Problem ist in der ganzen Geschichte, also weiß ich ja nicht. Ja, unser Querbeauftragter identifiziert sich jetzt als Wehrbeauftragter. Ja, Querwehr. Die Querwehr. Ja, und nochmal das historische Fakt. Seit dem Jahr 2002 sind wir verpflichtet, 2% des Bruttoinlandsproduktes tatsächlich zu liefern. Und jetzt machen wir es, aber halt auf eine Art und Weise, die ich aus verschiedenen Gründen schlimm finde, habe ich jetzt schon gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt auf einmal total durchmilitarisieren werden. Es ist schade, dass auf einen Schlag jetzt so viel Geld, das wird dann ausgegeben werden müssen, da wird sehr viel bei verschwendet werden, aber das ist ja nichts Neues bei der Bundeswehr. Aber es ist an sich der Wehretat, an dem wir uns seit 20 Jahren an sich rechtlich gebunden haben, und wir haben einfach das nie umgesetzt. Das ist einfach nur dazu. Ja, kann man jetzt schlecht finden, aber es ist einfach Fakt. Dieses Bild, Alter, das hat sich jetzt schon so wie so schmerzhaft eingebrannt. Ja, ne? Was ich finde es erstmal schön, dass Timon einen neuen Pumba gefunden hat, dass er jetzt nicht alleine irgendwie leben muss. Aber ja, was mir auf den Sack geht, ist dieser Gratismut, dieses Pathos, dieses abgefuckte Selfie-Stick am Brandenburger Tor in ukrainischen Farben rausholen und Virtue signalen von jemandem, der halt ja, ständig das. Nur ja, erneuerbare Energien und Gender nicht wissen, ist das, und ist das jemand, der, ja, das ist hier, das ist Timon aus Hannover, der damit berühmt geworden ist, dass er damals ein Bild von sich vom Apple Store in der Bahnhofstraße in Hannover irgendwie getwittert hat. Und dann haben die Leute ihm unterstellt, dass er so ein Champagner-Sozialist ist, der in den Apple Store rennt, und er hat dann gemeint, er könnte die Leute ohnen, indem er Folgendes gemeint hat: Wenn ihr euch darüber beschwert, dann kaufe ich mir gleich noch mehr Sachen im Apple Store. Yes! Super, bam, hat's gemacht. Ja, den Nazis aber gezeigt. Genauso wie er es dem Putin gezeigt hat. Ich denke, wenn Putin lang genug in diese vier toten Augen starrt, wenn er sich das vielleicht anders überlegt. Das sind so die Spuren, ja. Und er teilt halt auch von früh bis spät aus gegen alle möglichen Leute, die er halt für die Schlimmen der Welt hält. Ne? Und ist Vorsitzender einer Vorsitzenden von den Grünen Jugend zusammen mit der hier ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft. Ja, ich finde es einfach nur bestürzend, wie leer manche Leute sein können und wie hohl und wie ohne jede Substanz. Bitter. Ach, das ist ja jetzt fast schon zu weich nach all dem Kram. Es gibt irgendwie eine neue Serie auf Netflix, Vikings Valhalla. Das ist wohl ein Ableger von dieser anderen Wikinger-Serie, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Ja, und da gibt es eine Person, die ist jetzt basiert auf Jarl Hakon, einem Fürsten irgendwie auch da aus dem Nordischen. Und ratet mal, wer den Jarl Hakon in dieser Umsetzung spielt. Eine schwarze Frau. Und dann hat man wirklich Leute, die das verteidigen und sagen, ja, natürlich gab es, also das ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass es da Schwarze gab bei den Wikingern. Und wie was Vikings ein Shield. Und das ist ja auch Shield Maidens und der ganze übliche Kram wird natürlich wieder aus der Kiste geholt. Und nein, es gab keine afrikanischstämmigen Wikingerfürsten, könntet ihr euch bilden. Ja, aber da gibt es immer wieder Hinweise, dass Leute auch braune oder gebräunte Haut haben in den Schritt. Ja, fuck, wenn die Sonne scheint, werden Europäer braun. Ja? Das ist so. Oder zumindest ein bisschen. Aber ich könnte aus dem Fenster springen. Warum? Warum muss eine schwarze Frau eine Wikingerkönigin sein? Gebt doch das Geld für eine Serie aus, die irgendwie im Mittelmeerraum spielt oder irgendwas. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn da einflussreiche Personen dunklere Hautfarbe haben. Aber wenn ihr was über Wikinger macht, ich meine, wie weiß geht's noch? Es ist alles nur fucking ermüdend. Ja, aber wie gesagt, neben dem ganzen großen Thema ist natürlich irgendwie dann nicht so wirklich, kann man sich über sowas nicht so wirklich echauffieren. Der Sozialstadtrat von Berlin-Neukölln, Falko Lieke, hat mit scharfen Tönen von dem Einfluss von Islamisten und Kopftuchaktivisten gewarnt. Das Kopftuch sei nicht zwingend ein religiöses Symbol, aber durchaus ein politisches, schreibt Lieke in seinem Buch Brennpunkt Deutschland. Armut, Gewalt, Verwahrlosung, Neukölln ist erst der Anfang. Das am heutigen Freitag erschien und in dem es um soziale Probleme, Kriminalität und Extremismus geht. In erster Linie sei das Kopftuch ein Symbol für die Ungleichwertigkeit von Mann und Frau und reduziere Frauen auf eine rein sexuelle Funktion, die es zu verhüllen gelte. Lieke hatte kürzlich mit einem Tweet zu den neuen Bundesvorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang und Omid Nuripur, für heftigen Widerspruch gesorgt. Zu einem Foto der beiden schrieb Lieke: Ich wünsche ein fröhliches Allahu Akbar. Nach Protesten löschte er den Tweet und schrieb: Es gibt berechtigterweise Anlass zur Kritik, wenn Herr Nuripur sagt, Aufgabe des Bundestages sei es, Teile der Scharia in unsere Rechtsordnung zu implementieren. Aber die Art meiner Kritik war in dieser Form missverständlich. Ja, super. Das große Problem nach Liekes Einschätzung ist der sogenannte legalistische Islamismus. Das ist eine Bewegung, die ohne Gewalt vorgeht, aber die Gesellschaft durch Einflüsse in Politik, Medien und Verbänden, hallo, neudeutsche Medienmacher, in Richtung strengerer Islam ändern will. Der Verfassungsschutz sieht sie als Gefahr für die Demokratie mit beträchtlichem Einfluss. Lieke kritisiert, viele negative Einflüsse seien zu spüren. In Jugendeinrichtungen würden Regenbogenflaggen heruntergerissen, Lehrerinnen in Hosen würden angefeindet, Zwangsehen seien weiterhin ein großes Problem. Zugleich würden Vereine und Verbände aus dem Bereich des politischen Islams vom Senat mit Steuergeld gefördert. Juhu! Läuft in Deutschland. Läuft. Wir haben nicht nur außenrum Probleme, wir haben auch innenrum Probleme und wir schweigen sie einfach schön weg, weil alles andere wäre faschistisch, rassistisch, homophob and you have to point it all out. Ja, hier gab es so eine schwierige Geschichte mit den Impfnebenwirkungen. Da hatte eine Krankenkasse gemeldet, dass die ihrer Meinung nach zu hoch sind, beziehungsweise dass sie eben viel höhere Zahlen in ihren Auswertungen hatten, in ihren Abrechnungen, als bisher beim Paul-Ehrlich-Institut, wo geführt werden. Also es gab eine Hochrechnung von Patienten der BKK, die kam bei 10 Millionen Patienten auf 250.000 Fälle etwa, 230 oder sowas. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat bei 60 oder 70 Millionen Geimpften auch nur 250.000 Fälle. Und da sieht die BKK eine ziemliche Diskrepanz drin, die man mal untersuchen sollte, ihrer Meinung nach. Das Ganze scheint entstanden zu sein durch diese Geschichte mit den Bezeichnungen, mit diesen Krankheitsbezeichnungen nach ICD-10, wo ja zum einen normale Komplikationen nach Impfung eben aufgelistet werden. Aber eben seit 2020, glaube ich, auch eine neue Kategorie extra für Covid existiert, für die Impfungen dagegen. Ja, und wenn man die zusammenfasst, gibt man eben ein bisschen andere Zahlen. Der Virchow-Bund ist, glaube ich, von den Medizinern so eine Stelle. Die haben sich dagegen verwahrt und behaupten, da würden eben auch viele Leichtfälle drin sein oder so. Aber es geht hier eigentlich um Fälle, wo die Leute mindestens beim Arzt waren, sagen wir so. Ne? Also das können so ganz leichte Fälle können das nicht gewesen sein, wo es nur um eine Schwellung im Oberarm ging oder so. Ja. Und da, ja, ich meine, wie geht man damit um? Bisher ist der Umgang so, dass es so ein bisschen verleugnet wird. Aber man sollte doch wenigstens dann die Daten mal genauer angucken. Und das hat der BKK jetzt nochmal eindringlich mit einem zweiten Schreiben irgendwie nahegelegt. Mal gucken, ob das auch passiert. Also im Moment sieht das nicht so danach aus. Es wird dann eher so gesagt, die BKK, ja, die wirbt ja auch damit, dass homöopathisch Sachen bezahlt und die versucht jetzt nur die Impfgegner zu fangen oder sowas. Also das finde ich eigentlich der Sache nicht angemessen sozusagen. Könnte man ruhig trotzdem nachgucken, ob da was dran ist oder nicht. Ne? Das ist ja schließlich eine Gesundheitsfrage. Hier haben wir auch das Corona-Thema. Nachdem der Spiegel gestern oder heute einen Artikel veröffentlicht hat, dass die Laborthese praktisch zu beerdigen ist, weil... Da war aber auch nichts dran an dem Spiegel-Artikel, ne? Aber da stand auch nichts drin, ne? Also ja, eben, ich weiß nicht wirklich, warum man die beerdigen sollte, sondern nur, wir glauben das alle gar nicht. Es stand eine Sache drin, ist eine Statistik darüber, dass irgendwie... dass es eine Häufung gegeben hätte in der Nähe des Marktes. Ja, nun, da sind eben auch mehr Leute, ne? Das sage ich mal so. Das kann man es vielleicht auch schon erklären. Weiß ich nicht genau. Ist nicht überzeugend jedenfalls. Also hier haben wir dann einen Artikel der Daily Mail. in der das Gegenteil behauptet wird, dass es nämlich mehr Beweis dafür gibt. Und das Lustige ist, es gibt also in dieser sogenannten Furin-Spalte, um die es ja auch immer geht, wenn es um die Lab-Theorie geht, wo halt die Befürworter der Lab-Theorie sagen, dass diese Furin-Cleavage, also diese Spalte halt nicht auf natürliche Weise in dieses Spike-Protein reingekommen ist. Und da hat man jetzt eine genetische Sequenz gefunden, die 3 Jahre vor der Pandemie von Moderna patentiert worden ist. Was mich natürlich bei der Überschrift gleich mal skeptisch gemacht hat. Ich bin natürlich nicht derjenige, der sich damit so weit auskennt, dass er das wirklich interpretieren könnte. Aber wenn hier drunter steht, die dritte Aufschrift, dass die Forscher sagen, es gibt ungefähr eine Chance von 1 zu 3 Trillionen. Nee, Billionen, dass, ne? Ja, in dem Fall Billionen, dann ja. Stimmt es. Dass das Virus halt diesen Code, diesen genetischen Code auf natürliche Weise entwickelt hat. Also ich kannte, dass das halt so 2 Elemente hat. Einmal die Spike-Dinger und dann so eine Proteinhülle, die normalerweise nicht in Viren so auftreten, dass es aussähe, als ob es irgendwie kombiniert worden wäre. Ist das? Geht es darum hier? Weiß ich nicht genau. Furche erklärt mit der Furienlücke oder was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob das ist. Weil da war vor ein paar Jahren schon mal sowas, dass halt mehrere Wissenschaftler gesagt haben, da gibt es nur eine 1 zu ein paar Billionen Chance, dass es auf natürliche Weise entsteht, weil es noch nie so beobachtet wurde in der Natur, aber es halt Labortechniken gibt, wie man die Sachen relativ einfach verbinden kann, weil es da halt auch Patente dafür gibt. Ja, ich habe da noch mitgekriegt, dass dieser Montagnier, so ein ehemaliger Nobelpreisträger, oder was, dass er auch noch irgendwas gefunden hat, angeblich was mit HIV zusammenhängt. Aber ob das jetzt auch dasselbe war, das weiß ich gar nicht. Dass das auch die Furin-Spalte betroffen hat oder nicht, das habe ich auch nicht richtig rausgekriegt. Geht einfach wirklich über meinen Horizont hinaus. Ja, aber so viele Leute haben gesagt, das sieht nicht aus, als ob es aus der Natur so gekommen wäre, weil es einfach mechanisch ist. Mechanisch verändert aussieht. Bin ich mal gespannt. Aber die Faktenlage ändert sich ja. Ne? Jetzt Belege gegen Laborthese wieder. Wildtiermarkt in Wuhan ist höchstwahrscheinlich Corona-Ursprungsort. Ja, hat hier gerade schon gesagt. Durfte man das mit dem Markt überhaupt sagen? War das nicht auch irgendwie anti-China-rassistisch oder so? Ach, hier steht auch noch drin, was sie für Tiere da verkauft haben und so. Ich glaube, hier haben sie nochmal so ein paar außergewöhnliche Tiere gelistet, die da verkauft wurden. Wenn mich nicht alles täuscht. Behaupten eben, dass eben diese Häufung da ein Nachweis wäre. Wo sie ganz am Ende mit dem letzten Satz auch nochmal zurückrudern. Ich habe so ein ganz klein bisschen noch in den Kommentaren dazu geguckt. Die Leute sind da auch alle nicht, also viele sind davon nicht überzeugt. Ne? Es gibt zwar auch wieder andere, die sagen, das hatten wir doch schon bei SARS-1 und bei Vogelgrippe hier und ich weiß nicht, was noch alles gegeben hat bei BSE oder so. Da hieß es ja auch, das käme vom Tier auf den Mensch. Aber das hat sich auch nur so bedingt irgendwie bewahrheitet, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wird ja heute immer noch, werden die Tiere ja geprüft regelmäßig. Ne? Ja, so hundertprozentig sicher, wie der Spiegel hier im Titel wirkt, ist er am Ende des Artikels nicht gewesen. Sag ich mal. Die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit besteht immer noch. Ja, und das mit den von Tieren, das ist schon ziemlich selten. Also, momentan ist es ein bisschen eine Glaubensfrage. Ne? Man hat ja noch nicht so richtig den Beweis gefunden, halt in keinem Fall. Das Ding ist, der Artikel sagt ja eigentlich nichts, was wir noch nicht wussten. Also es ist ja angeblich 2 neue Studien, aber ja, die verkaufen da diese Wildtiere und dabei ist es passiert. Mehr steht in dem Artikel eigentlich nicht. Ja. Und der ist angeblich auch nur 1 Kilometer von diesem Labor entfernt, ne? Ja, aber auf einer Seite vom Fluss, ne? Ja, aber das hat auch schon jemand angeführt als ganz wichtiges Argument. Ich habe jetzt gedacht, ich sage, ja, und? Ja, die Fledermaus ist aus dem Labor raus. Die ist aus dem Labor rausgeflogen und hat gedacht, wo gehe ich denn jetzt hin? Und dann, da hinten riecht es nach Fledermaus. Zumindest einiges vorstellbar. Und ist zu dem Wildtiermarkt geflogen. Und dann hat man sie in die Suppe gepackt und dann ging es los. Hat sie direkt verkaufen lassen. Ja. Nochmal 35. Liebe, jetzt habe ich was für die Flint-A-Personen unter unseren Zuschauern. Und zwar, ihr könnt euch endlich auch impfen lassen. Wenn ihr euch in gängigen Impfzentren und Praxen nicht wohlfühlt, dann müsst ihr nur am 8. März ins queere Zentrum in Hannover Yikes. Kommen. Und dann von 10 bis 14 Uhr findet da die Impfaktion statt. An dem Termin ist ausschließlich weibliches, unsensibilisiertes Personal für euch da. Da habt ihr es. Egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung, kommt vorbei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Gerne weitersagen. Sagt es einen weiter. Ja. Sehr schön. Blind A, Andersraum. Ja. Gefördert mit, ich glaube, sogar Mitteln vom Land Niedersachsen, wenn ich mich richtig erinnere. Unglaublich tolle Sache. Da habe ich hier nochmal so ein bisschen weiter rumgescrollt und es ist Aro-Awareness-Tag, aro-romantische Beziehungen sind genauso innig, tiefgründig, emotional aufrichtig und wichtig wie romantische Beziehungen. Wisst ihr Bescheid? Das heißt, Freunde haben ist eine gute Sache, oder? Ja, aber du kannst auch Squish haben. Hast du Squish schon mal gehört? Das Squish ist das aromantische Pendant zum Crush. Ich glaube, ich finde aus. Ist euch klar, was ein Crush ist, ihr Deppen? Ja, das beschreiben sie ja auch nochmal. Der Begriff ist als platonisches Gegenstück für Crush entstanden. Also dem Gefühl, sich zu jemandem sexuell oder romantisch hingezogen zu fühlen. Wenn ein Mensch starke platonische Gefühle gegenüber einer anderen Person empfindet. Starke platonische Gefühle, das ist gut. Freundschaft, ja. Oder eine querplatonische Beziehung mit ihm eingehen möchte, spricht man von Squish. Es ist eine queerplatonische Beziehung. Ja, ich kann dir genau sagen, was das ist. Das ist das, das ist das, was die ganz besonderen Schneeflocken ihren männlichen Klassenkameraden erzählen. Dass sie deren Squish sind. Oh, wahrscheinlich. Nee, ich will nicht mit dir gehen. Du bist nur mein Squish, nicht mein Crush. So in der Art vielleicht. Ja. Also, wir sind very special und. Oder du schickst so ein Briefchen geschickt, so du antworten kannst, so als. Gefördert, mindestens Squish, von der Crush Stadt. Oder gar nichts. Mindestens von der Stadt gefördert. Vielleicht sogar vom Land. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, nun. Naja, den Artikel kann man jetzt, glaube ich, leider nicht mehr lesen. Jetzt, ich hatte den nämlich gelesen, als ich den von Twitter angeklickt habe. Und das war ganz interessant, dass hier heißt es nämlich, dass die Siemens, oder in dem Artikel hieß es, dass die Siemens Energy ein bisschen Probleme kriegt mit diesen ganzen Windanlagen, die sie bauen soll, und dass sie da eigentlich regelmäßig Miese mit einfahren. Zumindest noch. Und ja, das ist vielleicht auch eins der Probleme, die so allgemein in dem Business stecken. Dass sich das nicht so richtig viel lohnt oder so. Die werden jetzt zwar auch von anderen Gegenden angefragt, von anderen Ländern und so, dass sie möglicherweise irgendwo die Sachen aufstellen können, wo sie dann doch irgendwie endlich mal profitabel sind oder so. Aber momentan haben sie zumindest bei uns noch Schwierigkeiten. Im letzten Jahr wieder 300 Millionen miese gemacht damit. Und so ist es kein Wunder, dass der Ausbau stockt. Ne? So. Da soll man vielleicht auch gerade nicht investieren, hieß es. Gut, bei Siemens ist jetzt auch wohl ein paar Mal die Führungsriege hin und her gesprungen, aber es hat auch alles damit zu tun. Das hängt alles damit zusammen. So hat es zumindest hier die Financial Times geschrieben. Ja, schade ein bisschen, dass er in. Ja, aber lesen kann man den Artikel noch. Das ist ja im Archiv hier. Also vielleicht nicht mehr im Original, aber hier im Archiv sei es drin. Und es geht ja auch irgendwie um diese. Ach, interessant. Ich glaube. Hat er den nochmal aufgerufen, aber war nämlich nicht lesbar. Er war hinter Paywall. Und ja, das mag ja sein. Und dachte mir, ja, komm, reiche ich trotzdem ein. Na gut, wenn er dann da drin ist, ist es umso besser. Ja. Also Sie reden ja von dieser Siemens Gamesa Renewable Energy. Ja, das ist ja die Wind-AG praktisch von denen. Ne? Das ist die Windabteilung von denen, Gamesa. Ja, und die sitzt, soweit ich das verstanden habe, auch nicht in Deutschland, sondern ich glaube in Spanien. Ja, genau, Spanish Manufacturer ist das. Ja, Siemens Energy Renewable Unit is a drain on profits, despite accounting for a third of sales. Also ein Drittel. Der Verkaufssumme sozusagen der Umsätze sozusagen geht auf. Ja, das sieht man ja hier, ne? Dass die Profite nicht so viel auf und das sind die Revenues. Aber es quetscht halt am Profit, ne? 18 months and 4 profit warnings later. Ja. Ja, und hier war der. Ja, super mit der Werbung. Ne? Ja, sorry, darf ich eine Sache noch sagen? Man muss bei einer Sache beachten, bei der Siemens-Angelegenheit mit den Renewables, dass es da auch sehr viel um Emissionsrechte Handel geht, wo absichtlich auch Verluste generiert werden, weil die Verluste sich ja in einem ausgeweiteten... Ja, die machen einen Vortrag, das ist schon richtig. Ne? Ja, das ist, ja, dass sich das über lange Zeit amortisiert. Rechnerisch Verluste, logischerweise. Ja, das auch, ja. Aber es ist auch nicht... Oh Gott, die Raute wurde beklaut. Ja, sie war wohl in so einem Feinkostladen und hat sich dann die Geldbörse, das Portemonnaie entwenden lassen und auch der Personenschützer hat nichts gemerkt. Ein Berliner Feinkostladen, da gibt es eine Variante. Das ist eben Berliner, ganz schön gut aufgepasst haben. Ne? Das fand ich ziemlich unglaublich. Also ich meine, wenn du schon die Ex-Kanzlerin mit Personenschutz beklauen kannst, also... Nicht schlecht, ne? Ja, ich fand das witzig und das ist so ein bisschen die Rache des kleinen Mannes, da freut er sich dann drüber, ist klar. Ja gut, der Täter konnte ihre Geldbörse entwenden, dann ist er wahrscheinlich einfach an ihr vorbeigelaufen und hat fingerfertig ihr was aus der Handtasche gezogen oder steht da drin, wie das abgelaufen ist? Ungefähr, schon in der Schlange wird ja wohl nicht hinter ihr. Ausgeraubt worden sein. Wissen Sie ja, ist halt weg, ne? Ist ja schwer zu sagen, wo das geklaut wurde, wenn es einfach weg ist. Ne? Er ist durch den Feinkostladen gegangen und hat sich die Werke gesehen und hat sich gedacht, wir schaffen das. Ja, dann hat es doch doof gehalten. Also. Wir wissen doch alle, dass ältere Damen auch einfach mal ein bisschen tattrig sind. Na, hast du die einfach verloren? Und die liegen da irgendwo bei Kaufland unter dem Regal so. mit den Fertigsoßen oder so. Dann erfindet das, guckt da rein, packt sich einen Kopf und schmeißt es an den Briefkasten. Und dann kommt es ja an bei den Leuten normalerweise wieder. Ich dachte schon, der Enkeltrick. Also, was er gesagt hat, Herr Jangela, ich bin's. Mein Enkel. Ja. Ich bin schon gespannt, ob vielleicht demnächst irgendwie so ein paar Ausweispapiere von der Angela rauskommen oder so. Also hier steht ja der Täter, also ist bekannt, wer das war, oder wird hier einfach mal das Gender assumed? Natürlich. Das sowas machen kann nur Männer. Kann ich nicht genau sagen. Das machen nur Männer. Also gefasst hatten sie keinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Artikel war aber auch nicht so. Person of Tat konnte die Geldbörse entwenden. Ja. Person of Criminals. Also, was machst du damit? Ne? Normalerweise gut, in dem Fall kannst du die vielleicht ein bisschen nur verwerten. Die Originale bringen vielleicht nochmal ein paar hundert Euro ein. Aber ja, viel Geld hat die doch nicht in der Tasche. Ich hoffe, sie hatte nicht mehr aus Gewohnheit unsere Atomwaffencodes da drin. Ja, genau. Für unsere Lang- und Mittelstreckenraketen. Ja, der Scholz ist längst geändert. Für unsere Glitterbomben nur. Ja. Mit dem Angriff des Solarpanzerbataillons Rudolf Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Tja, ja. Angelat in den Wald. Die meisten Äste sind weggeräumt, oder auch nicht? Lasst euch da nicht beklauen. Genau, geht in den Wald, hinter jedem Baum könnte jemand sein, der Täter. Im Wald, da sind die Rohrheuber. Ja. Und denk dran, wenn jemand anderer Meinung über den Ukraine-Konflikt ist, heißt das nicht, dass das euer Feind ist und dass ihr mit dem nicht reden könnt oder ihm nicht zuhören sollt oder irgendwas, sondern auch in diesem Fall gilt, Dialog ist besser als Schweigen. Ja, danke an die russischen Bots, dass sie sich zurückgehalten haben im Chat, ne? Nie vergessen. Ja, ich glaube, OPEX hat vorher drüben angerufen und hat gesagt, bitte. Kannst alles machen, aber die Affen lässt du bitte in Ruhe. Ja gut, der hat jetzt auch erstmal viel zu tun. Ja, die ganzen Propaganda-Algorithmen schreiben sich nicht von alleine. Fördert doch der Freiheit, die ihn zerschmettert, was ihr schadet, aber bitte nicht mit militärischen Manövern. Vor etlichen Jahren hatten wir doch hier auch schon mal so ein Video über das russische Weltraumaffenprogramm. Quasi die Überbleibsel davon, die sie noch ausgestellt haben. Muss ich mir mal angucken, kenne ich nicht. Sei mal verlinken. War never changes. Macht's gut.